heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mit Tim. Hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Heute einer mehr als sonst. Genau. Wir müssen dich natürlich vorstellen, weil dich kennt ja keiner. Ja, mach mal. Spannend. Du bist der so ein paar Podcasts auch macht. Also sind nicht besonders bekannt, die Podcasts oder so. Aber du scherzt. Nee. Martin macht nie Witze. Also wenn total, halt hier klar ist. Ich bringe die heute zum Lachen. Ja, Tim Pritlove, wer kennt ihn nicht? Ja, ich bin von allen Gassen. Ich bin gerade mal da. Du bist gerade mal da und nimmst auf. Genau. Wie immer. Wenn du da bist, nimmst du auf. Das ist zwanghaft bei mir. Ja. ich nicht irgendwie alle paar Stunden Podcast aufnehme, dann fühle ich mich nicht wohl. Bei dir fragt man ja eigentlich, wann so dieser Livestream kommt. Ja, so Tim Pritlove Livestream. Der Live-Livestream. So rund um die Uhr. So wie Leo Laporte das macht, wenn er morgens so wie sie in eine Garage geht und einfach einschaltet. Ja. Ja, da so weit bin ich noch nicht. Aber du würdest sowas machen? Weiß ich nicht. Da braucht man auf jeden Fall mehr Technik. Ich dachte mir auch, das hört sich so an, als wäre es ein technisches Problem in der Hauptsache. Eigentlich ja. Bei dir. Ja, bis du mal zufrieden bist mit Technik, wird es ja auch. Also mich wundert es ja ab und zu, dass du überhaupt Medien erzeugst, so wie du an deiner Technik ständig rumschraubst. Naja, ihr wisst doch, wie das ist. Man darf auch nicht zufrieden sein, weil wenn man zufrieden ist, dann verbessert sich nichts. Naja, aber oder eine gewisse Pragmatik. Auch die muss ich auch eingehen. Also da komme ich jetzt nicht drum herum. Das stimmt. So leidet man so vor sich hin. Aber darum soll es ja gar nicht gehen heute. Geht's gar nicht, genau. Sondern es geht wie immer um Zeug. Wir sind nicht so eingegrenzt auf irgendwie Macintosh oder. Ich auch nicht. Ja, eben. Ich wollte das noch mal klarstellen. Ja. Ja. Also es geht um Zeug und heute sogar erstaunlich viel Mac-Zeug. Ja. Und um die angebliche Zukunft, beziehungsweise das, wo wir uns mal abfinden werden müssen, nämlich der Löwe ist irgendwie aus dem Käfig gelassen worden heute. Ich habe ja nicht so den Eindruck, dass er schon aus dem Käfig ist. Nee. Ja, aber du hast ja so naive Vorstellungen, was in Technik noch alles passiert, obwohl wir es noch nicht sehen. Also ich glaube schon, dass er ziemlich aus dem Käfig ist jetzt. Meinst du? Ja. Also, erzähl. Die Katze ist aus dem Sack. Du meinst, es gibt ein neues Mail-Programm und deswegen ist jetzt im Prinzip schon alles durch. Nee, so einfach ist es nicht, aber es gibt halt den ersten Beta-Seed für die Entwickler jetzt von macOS 10 Lion und dort sieht man schon so einiges, was sie so gemacht haben, viel UI und eine Ankündigung dazu und ich glaube nicht, dass noch so viel passieren wird. So die Erfahrung zeigt, wenn noch was Kurzfristiges passiert, dann ist es meistens was Optisches, also nichts technisch weltbewegendes. Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube das nicht, dass das schon alles war. Das können sie mir nicht erzählen. Die haben jetzt nicht irgendwie 3 Jahre lang da rumgeschraubt und das ist irgendwie alles, was dabei rauskommt. Du hast es auf deinem Schoß, was dabei rausgekommen ist. Das ist iOS. Ja, die haben halt nicht 3 Jahre lang. Ja, das iPad ist dabei rausgekommen. So ist. Ich glaube, man muss sich halt von der Vorstellung verabschieden, dass sie 3 Jahre lang am macOS rumgeschraubt haben, weil das haben sie nicht. Sie haben am iPad rumgeschraubt, sie haben am iOS rumgeschraubt. Und die Mac-Teams, die waren sehr unterbesetzt, lange Zeit, denke ich. Und mein Eindruck bei der ganzen Geschichte ist schon so, dass sie viel, dass sie am Anfang fürs iPhone viel parallel entwickelt haben, so Geheimnis und ein paar Leute wussten nur, dass sie da was parallel machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo es öffentlich wurde, haben sie so abgesaugt von diesem Mac-Team. Seitdem ist der Fokus, glaube ich, woanders. Und deswegen ist es hier mehr so ein halbgares Nebenbei-Entwickeln und wie integrieren wir es und wann gibt es die große Zusammenführung wieder? Und für meine Begriffe sieht der Löwe noch nicht nach der großen Zusammenführung aus. Ja, aber ich meine, was haben Sie denn da angekündigt? Sie haben schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass Sie jetzt so das Konzept Fullscreen mit ins Spiel bringen, dass Sie diesen Wirrwarr mit Spaces und Exposé und was sich da alles so angesammelt hat, dass sie das irgendwie versuchen, wieder in ein halbwegs begreifbares Konzept zusammenzuführen, das kann ich auch nur unterstützen. Ja, das ist sozusagen ein Rearrangement von dem, was sie schon haben. So, da ist nicht im eigentlichen Sinne wirklich viel neu, sondern es ist nur viel drüber nachgedacht und dann das Ganze irgendwie verdichtet, so wie sie jetzt der Meinung sind, wie es besser funktioniert. Ob das dann wirklich der Fall sein wird, das wird sich zeigen. Und meine, was haben Sie jetzt noch angekündigt? Okay, eine neue Version von Mail. Gut. Hurra. Ja, jetzt mit Widescreen-Layout, so 3 nebeneinander, 3 Spalten. Wie man es auch schon kennt von diesen Input-Manager-Hacks von früher. Ist jetzt nicht so wahnsinnig neu. Nee, also ich meine, was noch dabei war, was ich jetzt wirklich nett fand, das ist, dass sie diese Konversationsmöglichkeiten, also ich meine, jetzt endlich mal die Mail, die man geschickt hat und die Mail, die man daraufhin zurückbekommen hat, dass die dann so hintereinander angezeigt werden, als wäre es quasi so ein Chat-Window, das ist absolut überfällig. Verstehe ich eh nicht, warum sie das noch nie gemacht haben. Brauche ich aber alle, also ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber ich brauche es ehrlich gesagt ganz selten. Aber ich finde es begrüßenswert, dass mal was weitergeht. Also Mail ist ja schon lange auf dieser Stelle rumgetreten und hat irgendwann sich ja mal gegen eine normale Thread-Ansicht entschieden und ansonsten ist da irgendwie nicht viel passiert in diesem Mail. Und ja, ist nicht das Schlechteste, dass man da jetzt auf das Layout von iOS geht, finde ich. Das ist schon okay, kann man schon machen. Aber es ist jetzt auch nicht so die große Neuerung. Ja, muss man auch ausprobieren. Schwer zu beurteilen. Also mich stört das mit diesen Konversationen, war relativ hoch auf meiner Liste. Das hat mich immer total genervt. Du kriegst eine Mail, ja, die ist eine Antwort auf irgendeine Mail, die du vor Wochen vielleicht mal geschickt hast und du weißt, es ging da auch 4-5 Mal hin und her und dann hast du immer dieses kleine Pfeilchen da gehabt, wo du irgendwie draufklicken kannst und dann kommst du zu der Mail. Das heißt, die waren eh schon verknüpft, aber es gab keinen View, wo du das einfach mal anzeigen lassen kannst, sondern du musstest dir das von Hand zusammensuchen und das war dann wirklich nervig. Und meine, jeder weiß, Mail ist ein Hin- und Her-Spielchen und dann kann man das doch auch bitte mal auch so visualisieren. Also von daher ist das schon sinnvoll, auch wenn das jetzt natürlich kein neues Betriebssystem-Release allein rechtfertigt. Ja, und ansonsten kann man sich wahrscheinlich auf mehr umdesignte Basis-Apps einstellen. Der Kalender wird wahrscheinlich auch seine Überarbeitung erfahren und hat man halt so ein bisschen... Wahrscheinlich, Hust. wir lesen ja keine Rumor-Seiten. Nee. Ansonsten, was ich ganz spannend finde, ist, dass sie Server eingestampft haben. Also die Ankündigung so, macOS 10 Server ist jetzt im Client drin, also die Funktionalität. Also es gibt keine separaten Produktlinien mehr. Ja, das ist super. Du bist so ein Serververfechter, oder? Hast du den immer wieder mal versucht zu verwenden für irgendwas? Verfechter würde ich nicht sagen. Also dafür hatte ich zu viel Ärger. Man hat irgendwie meiner Meinung nach immer gemerkt, dass es irgendwie nicht Apples Ding ist. So. Also das ist immer so. Also ein paar Sachen haben sie immer ganz gut zusammen automatisiert bekommen. Aber wenn du halt mal irgendwie vom Weg abkommst, dann fällst du auch schon tief. Ne? Also es ist nicht so, dass da Gras wächst neben dem Weg, wo du dann weich landest, sondern das ist dann schon ein ziemlich steiler Abhang. Vielleicht nicht unbedingt so eine Steilküste, aber du landest auf jeden Fall im Matsch. Ja. Und dann versucht man, das System wieder gerade zu biegen. Das war lange Zeit das Problem. Es hat sich immer so ein bisschen verbessert, aber man merkte, es war einfach nicht so im Fokus. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, klingt halt so danach, als hätten Sie so ein paar von den Diensten, die man so gebrauchen kann, halt einfach mit in den Client mit reingeworfen. Also mal ein bisschen Wiki-Server spielen können, wenn man will, oder einen WebDAV-Server aufsetzen können, angeblich fürs iPad. Das ist klasse. Da sind vor allem auch viele Features drin, die so eigentlich auch beim Client, zumindest für die Power-User, immer gefehlt haben. Also allein sowas wie eine Gruppenadministration, dass du einfach mal Gruppen einrichten kannst. Gut, das braucht man jetzt so als einzelner Benutzer nicht unbedingt immer. Aber in dem Moment, wo du da auch wirklich mal so einen Public-Server hast, den viele Leute benutzen, ist das natürlich alles hochgradig wünschenswert. Und natürlich mal so eben einen Rechner in einen Server zu verwandeln, ist natürlich auch cool. Weil ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob sie da bestimmte Dienste opfern, die so derzeit im Server drin sind, also oder ob das alles beibehalten wird. Aber du hast da einen Mail-Server und muss man diverse abwarten, andere Sachen. Wie viel von der UI, die sie oben drauf gebaut haben, auf Apache zum Beispiel, wie viel davon dann mitkommt, wenn du da dieses Häkchen setzt auf ich will macOS 10 Server-Programme. Aber schwer zu sagen jetzt gerade. Ist schwer zu sagen, aber es wird auf jeden Fall der Serverinstallation mehr Eyeball geben. Das heißt, viel mehr Leute, weil das hat sonst keiner gekauft. Und das könnte im Prinzip den ganzen Teil auch wieder beleben. Vor allem halt auch die interessanten Sachen, so der Kalenderserver und der Wiki-Server, den sie da drin haben. Das sind ja so die Sachen, für das hat man sich das überhaupt mal installiert, um sich das anschauen zu können. Weil so, ob die jetzt auf Apache-Konfiguration irgendwie obendrauf eine schöne UI gebaut haben oder nicht, das interessiert ja keinen. Das stimmt. Ja, und das Produkt ist halt weg und der Server ist auch weg und im Endeffekt sind sie aus diesem kompletten Servermarkt dann raus. Also ist immer weniger Trucks an der Stelle. Ja. Sei mal angemerkt. Ja. Naja, das macht ja auch, dieser ganze Markt hat sich, glaube ich, auch anders entwickelt, als sie das vielleicht irgendwann mal noch haben hoffen können. So Server ist halt einfach Rieseninstallation, massive Virtualisierungsgeschichte. Keiner installiert sich jetzt so eine Maschine mit dem Bing mehr da rein. So. Ja. Und das war halt dieser macOS 10 Server irgendwie. Ne? Mhm. Er sah schick aus, leuchtete blau. Aber das war's dann auch. Ne? Ja. Nee, das macht schon Sinn. Und meine, diesen Mini, den sie mit Server verkaufen, ich meine, sie werden dann sozusagen auch nochmal eine Komplexität in ihrem Verkaufding los. Ja, es ja. ist nicht mehr so, gibt's als Server. Ich frage mich, wie dieser Mini dann heißt jetzt. Ja, also der Mini ohne ja weiter, CD-Laufwerk. Kann man ja weiter Server nennen, ja, also warum nicht? Ja. Kann man nach wie vor so nennen, ja. Ja. Oder Mini ohne CD. Genau. Die CD. Ja, also ansonsten neben den UI-Spielereien, die sie so eh schon angekündigt haben, also Fullscreen und Launch Control und Launch Control? Mission Control, oder? Launchpad. Launchpad, Mission jedes Control. Jedes Mal. Man kommt echt durcheinander, ne? Ja. Haben sie noch ein bisschen spannendere Geschichten angekündigt, wie Autosave und Versions, was auch wieder so von iOS her zieht, also zumindest Autosave, das heißt so, du veränderst Dokumente live und der Zustand ist halt jetzt der Zustand und du hast nicht mehr so dieses explizite Abspeichern. Die Frage ist, wie das mit den vorhandenen Programmen und so weiter dann integriert wird, aber es ist wohl die Idee, dass man diese Experience auf den Desktop bringt und gleichzeitig aber eben Versions im Endeffekt den Teil von Time Machine, der ein bisschen in die Zeit zurückgehen kann, auf den Dateien wirklich und in den Apps macht. Könnte funktionieren an sich aus Benutzersicht was ich mir eher wünsche, ja, meine Mutter kommt damit, glaube ich, besser klar als mit dem regulären Abspeichern und irgendwie Versionieren. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen als Power-User so ein Angstfeature, ja. Was mache ich damit? Sub Isa-Edit, wenn ich Code editiere? Wird er automatisch irgendwie mitgespeichert oder nicht? Mache ich da noch das alte Modell eigentlich? Und wie viel muss man dann dem Benutzer mitteilen, dass man sich praktisch vom System Standardverhalten abweicht? Das ist ja sowas, wovor ich eigentlich immer echt unangenehm zurückschrecke, wenn man nicht das Standardverhalten vom System machen kann, aus dem einen oder anderen Grund oder nicht macht als Programm. Und das will ich eigentlich, aber für sowas wie einen Code-Editor halte ich es für Bullshit, dass hier Autosave am Start ist. Ja, warum? Schwierig. Warum? Ich meine, hier geht es auch sozusagen nur darum, dass dir eine Unachtsamkeit nicht die Daten wegnimmt. Nee, es geht, glaube ich, auch schon um das ganze Speicher-Experience wegzulassen. So. Mhm. Die Änderung ist. Das ist wie wenn du auf dem Block Papier was schreibst oder wie du auf dem iPad was machst. Die Änderung ist erstmal. Die ist nicht wirklich so temporär. Dieses, dass du jetzt was temporär machst, die Situation gibt's eigentlich nicht mehr. Ja? Also so Autosave im Sinne von in regelmäßigen Abständen wird das Dokument irgendwo zwischengespeichert und beim Absturz wird es dann wieder hergestellt. Das gibt's ja schon lange. Ja, auch als API. Aber so, ich denke, was jetzt da als Autosave verkauft wird, ist wirklich so, was du tippst, ist persistent. Genau. In dem Augenblick, wo du es tippst. Ja, aber das müssen ja die Programme explizit unterstützen. Das wird eben spannend, wie sie das machen, ja? Wie da die Experience wird und was man da als Programmierer machen muss, dass das passiert oder was man machen soll, ja? Keine Ahnung. Aber ich habe da auch ein bisschen Angst vor dem Feature, muss ich sagen. Also für mich ist es halt so, dass es so ein Grundverhalten vom System ändert. Wie gesagt, dass du so wie jetzt auf dem iPad, wenn du eine Veränderung machst, dann hast du jetzt die Veränderung gemacht. Und klar gibt es irgendwie einen Weg zurück, aber es gibt nicht so, mach mal eben, sondern man hat eine andere Geisteshaltung, wenn man mit so einem Gerät arbeitet. Und ich finde die Idee grundsätzlich aber eigentlich gut. Ja, ja? Safe, ich meine, Safe ist ist eh, also das gehört eigentlich abgeschafft und im Prinzip unternehmen sie hier den Schritt. Also dass man einem Computer auch noch sagen muss, dass er dann doch seine Daten, die man da gerade drauf erstellt, dann bitte auch sichert. Ja. Ich meine, was denn sonst? Ja, ich meine, die Frage ist nur, wie gut kann man sozusagen zurückverfolgen? Insofern macht es für mich total Sinn, dass sie das jetzt hier im Kontext auch von so einer Versionierung machen, weil das nimmt ja dann sozusagen gleich so eine Schärfe raus. Klar, er speichert das, aber es ist nicht das, was sozusagen letztgültig ist. Also die Frage ist ja nur, welcher Stand ist für dich relevant? Wo hast du mal eine Marke gesetzt? Safe ist ja eigentlich gar nicht so sehr, also dieser Safe, ich sichere, der Vorgang, den der Benutzer einleitet, sollte ja nicht so sehr ein, und jetzt stehen die Daten auch auf der Platte sein, sondern mehr als, das ist ein Zustand, den ich als, das ist mehr ein Versionierungsschritt, ja, ne? Genau. Ja. Also nicht so sehr so ein Technik. Und das war schon immer so der Fail eigentlich bei Computern. Ja. Und ich frage mich natürlich, okay, Version, mehrere Versionen einer Datei. Mhm, ja, okay, alles klar. Wie machen Sie das? Ja, also haben wir jetzt auf einmal doch ein neues Dateisystem? Ja, ich wage zu vermuten, dass nicht. Ich wage das auch, ja. Also wir haben halt unter Umständen ein neues Dateisystem. Feature. Ja. Das scheint mir recht offensichtlich zu sein. Das könnte sein. Ja, so ähnlich wie eben für Time Machine dann auch so da genutzt, irgendwie Hardlinks und Co. und dann noch ein bisschen irgendwas da reinverwerkt. Könnte ich mir gut vorstellen. Trotzdem hast du, hast ja trotzdem noch das Problem mit den ganzen Programmen. Hardlinks? Ja. Bei Dateien? Ich meine, die kannst du nur benutzen, wenn sich nichts ändert. Ja, ja, er meinte jetzt, im Kontext von Time Machine hat man ja die Hardlinks eingeführt. Genau. Ja, für klar. Folders. Ja, das ist, achso, weil so eine Art Änderung. Genau, so eine Art Änderung. So eine Art Änderung ist es, aber was für eine Art Änderung ist es? Und auch die Frage ist, wie applikationsspezifisch, weil eigentlich willst du ja schon einen hübschen Diff haben für ein jeweiliges Programm, dann müssen es alle wieder aber einzeln unterstützen. Und da ist auch wieder die Frage, habe ich einfach wirklich x Versionen von Binärdateien, die dann immer wieder gespeichert werden, oder habe ich was, was ich ein bisschen granularer steuern kann, damit ich eben so gerade so, ich kann mir so ein Textverarbeitungs-Änderungs-Nachverfolgungsding, kann man viel schicker machen, als nur, dass die Datei sich geändert hat. Und da, weiß ich nicht, und Photoshop wird nie mitziehen, ja, Photoshop wird einfach so sein wie jetzt, da wird nicht auto gespeichert in die Richtung, oder darf er auch gar nicht, weil wenn jetzt so ein 200 Megabyte File sich einfach wirklich autosaved über die letzte Stunde hinweg irgendwie 20 Mal, dann macht meine Platte pff. Genau. Und ich denke, das dürfte Apple auch wissen. Und von daher vermute ich jetzt mal, ja, schön ins Nichtwissen hinein vermutet, dass das eigentlich nur eine Sache sein kann, die sich erlauben können, wenn sie Block-Level-Changes machen. Und also das sozusagen, wenn ich 200 MB Autosave und da hat sich irgendwie ein Byte geändert, dann können sie nicht jedes Mal 200 MB und nochmal 200 MB und nochmal 200. Also das wäre performancemäßig nicht zu ertragen. Dieses Feature würde keinerlei Akzeptanz finden. Also mit Block-Level meinst du jetzt in der im Dateisystem? Dass sich nur das ein Block, nur die Blocks letzten Endes ändern, die sich ändern. Ja, trotzdem musst du im Prinzip, ich meine, wir haben jetzt auch bei dem anderen Feature, was wir gleich noch besprechen werden, aber auch hier kommt wirklich die Computergeschichte wieder hoch. Ja? Hm. Das gab's schon mal. Erinnert euch? Klar. Wisst ihr noch, wie dieses Betriebssystem hieß? BIOS? Keine Ahnung. Nein, BIOS hatte das nicht. Okay. VMS. Ach Gott, das war vor meiner Zeit. Ja, da hat man hinten noch so Komma-Versionsnummer geschrieben. Ich habe da mal so und da, wo Berichten gelesen. Wo CVS, ja, also CVS, ja, und dann hat ja diese Notation mit dem Komma irgendwas. Ja, ja, das kommt eigentlich von VMS, also von den Deckmaschinen. Ja. Okay. Ja, und dann irgendwie erst CVS und ja. Da war doch was dazwischen vor CVS. Was war denn das? Habe ich eben CVS gesagt? Ich komme jetzt gerade in Grübeln. Nein, CVS war ja schon viel später. Ja, SCCS und davor, wie heißt denn das? Oh fuck, ey. RCS. RCS hat das mit den Kommas gemacht. Und das war im Prinzip die Tradition von VMS, die Dateinamen zu benennen. Und bei VMS war es halt tatsächlich so. Du hast die Dateien neu geschrieben und dann hat das Betriebssystem die letzten Versionen vorgehalten. Ich weiß nicht genau, wie das technisch auf Filesystemebene gelöst war, aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es so ist. Und das würde ja bedeuten, dass sie so eine Art File-Level-Snapshot haben. Also das wäre ja auch problemlos zu implementieren. Ja, aber wenn man nicht immer so diesen HFS-Legacy-Schwanz mitschleppt. Ja, aber es ist in gewisser Hinsicht einfacher als Snapshots auf dem ganzen Filesystem, weil sie da nicht die Gesamtstruktur anfassen müssen, sondern eigentlich nur die Speicherung der einen Inode, nur dieses einen einzigen Elementes. Und an der Stelle können sie sozusagen unter dem Arsch des Wegschreibens, weißt du, was ich meine? Ja, was ich an der Stelle auch noch relativ spannend finde, ist, dass sie ja eh viel auf Flash-basierten Medien und so speichern inzwischen. Habt ihr einen Flash-Jingle? Natürlich haben wir jetzt war ich zu langsam. Ah, extra für dich. I feel right at home. Extra für dich. Sehr gut. Arbeiten und da ja eh so ein komisches Mapping stattfindet von den ganzen Blocks auf die eigentlichen Datei und auf die eigentliche lineare Festplatte, wie sie jetzt ist. Und auf den iOS-Devices haben sie wohl auch ihr eigenes Dateisystem dafür und vielleicht, also da könnte man was auch verbinden. Also wenn man dann später auf SSD geht und mit der Firmware und alles noch so im Griff hat, dann könnte man da auch ordentlich Performance rausholen an der Stelle. Nochmal, wenn man da ein bisschen durchoptimiert, so durch die Schichten. Aber das ist nur so ein Gedanke, der bei mir kommt, weil sie ja irgendwann mal so ein Filesystem-Engineer eingestellt haben, der sowas gut kann. Ja, also den BIOS-Engineer haben sie damals eingesteckt und der hat dann wohl Gerüchte halber an so Flash-basierten Dateisystemen gearbeitet. Mhm. Dominic Ciampallo oder so ähnlich. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Flash-basierte Dateisysteme. Ja, weil muss man ja ganz anders mit umgehen als mit den rotationsbasierten, weil ganz andere Charakteristiken. ja, du willst eigentlich so, dass sich auf der Platte möglichst jeder Block gleich verwendet wird, damit sich der nicht so abnützt und das ist alles. Ja, was machen ja die Platten automatisch? Kommt drauf an. Also ich, laut dem, was ich so gehört habe, auf den iOS-Geräten hat da durchaus Apple selber auch was am Start. Mhm. Ja, auf den Platten, die sie jetzt in den Airs verbaut, weiß ich nicht, die sind wieder von zugekauft und vielleicht ist es da insgesamt nicht so, aber sie haben zumindest in die Richtung mal rumentwickelt. Hm. So viel, glaube ich, zu wissen. Also ist auf jeden Fall total unklar. Sie halten sich hier noch ganz im Dunkeln. Sicherlich wird die Analyse der Developer-Version da noch so einiges in den nächsten Tagen und Wochen an den helllichten Tag zerren. Ja. Aber irgendwie glaube ich, dass diese Autosave und diese Versions-Geschichte und ein Stück weit vielleicht auch dieses merkwürdige Resume-Feature hängt irgendwie technisch zusammen. Also das sieht für mich wieder etwas aus, was sie nur so im Paket haben überhaupt releasen können. Da ist eigene Basistechnologie dahinter, ja. Ja. Fragt sich nur, was dieses Resume macht. Ich denke, es ist eine Weiterführung von der sudden termination-Idee, die sie früher hatten, so dass du wirklich eben einfach einen Zustand komplett wegspeichern kannst. Also bei sudden termination war ja nur die Ansage, okay, du musst dich von jetzt auf gleich beenden können, weil irgendwie runterfahren wollen die Benutzer nicht warten. Das gibt's aber nur unter iOS oder? Nein, das gäbe es auf macOS 10, aber es hat keiner reinprogrammiert, weil es hat die Entwickler nicht interessiert, großartig. Und deshalb ist so ein Reboot auch immer noch relativ. Weil es nie kam, sozusagen. Aber technisch war es da. Ja, technisch existiert's. Du kannst es. Seit 10.6. Ja. Seit komplett 10.6 könnte man sagen, Termination machen. Jetzt benutzen sie das sozusagen auch und jetzt haben alle Angst um ihre Programme. Ich weiß nicht, also die Frage ist, wird da sudden termination benutzt oder ist das für dich als Programm vielleicht transparent und du wirst einfach suspended, wie es auf dem iOS auch funktioniert und irgendwann bist du dann wieder da? Ich glaube, da gibt es Unterstützung, die du machen musst. Und bei sudden termination war es eben auch so, Du musst es als Programmierer praktisch, es war ein Opt-in. Wenn du es nicht gemacht hast, dann konnte er dich das Betriebssystem nicht abschießen. Und deshalb haben es wahrscheinlich auch trotzdem wenig Leute dann gemacht, weil es musste keiner und so aus, also es ist halt das, so. Das müssen sie aber auch weiterhin so machen, sonst würden ja jetzt auf einmal startest du deine Programme und allein und dann werden deine Programme die ganze Zeit gekillt. Das kann ja auch nicht gehen. Ja, das kann schon passieren. Also ich habe da schon sowas gehört, dass da so, das schreit, so Mechanismen da schreit, aber da bringen allein schon die Audio-Leute sie um, weil bis die Audio-Software-Landschaft das eingebaut hat, da vergehen ja wahrscheinlich auch mehrere. Aber trotzdem ist spannend, wie mutig sie da sind in dieser, wenn sie es jetzt so ankündigen als Feature-Set. Ja? Und ich meine, wie verhalten sie sich im App-Store? Ja? Da prüfen sie ja auch schon Der Druck ist hier nämlich dieses Resume, dieses kann weitermachen nach Boot. Das ist so ein Feature, was du dann bei jedem Programm unbedingt haben willst. Das heißt, da gibt es ein Incentive für den Developer, das auch zu unterstützen, weil die User danach schreien. Ja. Aber wenn du es nicht unterstützt, wirst du dann nicht gekillt, aber dann hast du eben auch nicht diesen Vorteil, da gut Freunds zu sein. Ich meine, diese ganze Geschichte mit diesem Autosave und den Versions und auch mit dem Resume ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wessen Vision das immer war, aber ich wollte das schon immer haben, dass man eben so einen persistenten Desktop hat. So dieses Hochfahren und Runterfahren und dieses Beenden und Starten, das ist irgendwie total anachronistisch. Und da passt das alles eigentlich wunderbar rein und das scheint auch das zu sein, dem sie sich hier angenommen haben. Ist als Idee jetzt auch nicht besonders neu. Also das gab es ja damals bei den Workstations auch schon. Also weiß nicht, selbst die komische Sun-Halle hat sich wieder genau den Zustand hergestellt, den man dann so hatte. Und also es gab diverse Betriebssysteme, wo das Usus war, ja, dass man halt diesen Zustand einfach mal behält. Ja, bei mir, ich habe im Endeffekt diesen Zustand, weil ich nutze meine Geräte nicht als Multi-User-Geräte und ich lege die immer nur schlafen. Ja, also es gibt diesen Zustand, ich starte neu, wirklich nur bei System-Updates bei mir. Kurz zu erklären, wenn du sagst, komische Sun-Halle, dann meinst du die Solaris-Kisten, die wir an der Uni benutzen. Genau, so. Und da gab es auch einen Window-Manager, der halt so den State erhalten hat, so grob zumindest. Genau, aber das war ziemlich genauso der Zustand, den ich hier rausgegangen bin und das ist ein Feature, das mag man haben, setzt aber voraus, dass man die ganzen technischen Mechanismen am Start hat und ja, da versuchen sie es jetzt wohl an Start zu bekommen. Ja, mal gucken. Also es wird spannend, wie das dann unterstützt wird, wie da die Annahmequote ist, so was die neuen Apps angeht und wie hart sie da sind im Durchsetzen von den Features. Ja, genau. Also daran hängt eigentlich wirklich viel, glaube ich. Und die Frage ist auch, ich meine, sie haben ja jetzt noch mehr Hebel, um diese Härte auszuspielen. Ja. Weil sie können es ja schon für einen App Store einfach mal so vorsehen. Wenn du im App Store bleiben willst, musst du irgendwas unterstützen. So Dinge könnten sie machen. Ja, haben sie bisher nur nach anderen Richtlinien gemacht, aber warum nicht auch mal auf die Ebene? Ja, können wir gespannt dazu gucken. Da kann man noch kurz einhaken, weil du eh schon den Mac App Store gerade erwähnst. Die Developer Beta wird irgendwie über den Mac App Store verteilt. So, das ist total irre. Ja. Ich habe es auch erst nicht geglaubt. Ja, also du klickst da in deinem Developer-Dings, wo du normalerweise die Seeds runterlädst, klickst du jetzt einen Knopf und kriegst dann einen Gutscheincode. Und mit dem Gutscheincode gehst du in den Mac App Store und löst den ein. Und dann kommt so über den Mac App Store ein Installer, der dann den Seed installiert auf deiner Kiste. Das ist doch cool. Nein, das ist scheiße. Warum? Das ist scheiße, weil da kommt eine App. Ja, und ich kann diese App nicht auf dem Server legen. Ja. Und irgendwie dann hier gemeinsam in der Firma benutzen, weil die ist natürlich mit DRM und Gedöns an meinen Mac App Store Account gebunden. Ah. Das heißt, ich muss da erst mich reingraben und dann in den Resources finden, da ist ja eh bloß ein DMG. Da gibt's auch kein Image mehr, kein. Ja, doch, es gibt dieses Image, aber das ist halt in einem App-Bundle versteckt jetzt. Ja, und wenn man wie kriegst du es dann da raus? Naja, da rein navigieren und suchen und dann findest du es schon. Und von dem kannst du, aber es ist nicht so, dass man dann, dass du das startest und dann brennt doch mal eine DVD, sondern. Nee, das installiert dann einfach. Genau. Aber da ist dann trotzdem noch so ein Disk-Image drin. Wenn man sich da reingräbt, ist da ein Disk-Image drin und dann kann man das wie früher benutzen, aber trotzdem doof finde ich. Du hast dich gerade gefragt, aber warum? Weil das halt der finale Distributionsweg auch sein wird. Ja. Das ist so die einfache Erklärung. Du kaufst dir das Ding auch über einen App Store dann und hast es auf allen deinen Macs, die du irgendwie hast. Und ich habe jetzt auch hier gerade so auf dem Air, ich habe den Redeem natürlich auf dem anderen Rechner gemacht und jetzt habe ich den Installieren-Knopf. Ja, ich könnte hier einfach auf Installieren drücken und das da machen. Du könntest drücken, aber es passiert nichts, wenn du diesen Knopf drückst, zumindest bei meinem Account. Ich drücke mal Installieren jetzt hier live. Sie sind dabei, meine Damen und Herren. Wie die Daten vernichtet werden. Ja, der Knopf tut nämlich nichts, wenn man den drückt. Das ist wohl ein netter Bug momentan vom Mac App Store. Ja. Okay. Deswegen auch scheiße, weil ich habe erst einen Redeem-Code verbraten, weil was man nämlich auch wissen muss, falls es noch jemand runterlädt von unseren Hörern, man will vorher seinen DNS umstellen. Wenn man einen DNS-Server benutzt, zum Beispiel von Google, dann denkt nämlich Akamai, man wäre in Amerika und schickt einem ganz langsam die Pakete über den Teich. Das heißt, man will erst einen lokalen DNS-Server einstellen, damit Akamai erkennen kann, der gute Mann kommt von da und da und einem dann schnell die Daten zuschicken kann. Oh mein Gott. Ist das mein Mobile-Me-Problem? Das kann gut sein. Ist das mein fucking Mobile-Me? Hat die HD-Videos so, dass ich sie nie flüssig abspielen kann? Problem, weil ich habe früher OpenDNS verwendet und jetzt Google-DNS. Ich war nie in einem lokalen DNS. Interessant. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber weil bei mir war Mobile.me immer so langsam, dass ich es nie verwenden konnte für die so Privatvideos hochladen und anderen Leuten zeigen, weil das Abspielen immer einfach zu langsam war. Nee, hochladen ist ein anderes Problem. Nee, hochladen geht natürlich, aber dann halt wieder angucken. Und war halt echt so, HD ging gar nicht und eins unter HD konnte man, wenn man ein bisschen vorgeladen hat, dann angucken. Und das fand ich schon eher schwach für Apples Bandbreitenkenntnisse. Kannst du mir mal kurz erklären, wie die IP-Adresse von dem DNS da eine Rolle spielt? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Moment, wer merkt denn das? Ich komme, der DNS-Server, über den ich anfrage, fragt bei Akamai und Akamai gibt dann dementsprechend, wer fragt, andere geolokale IPs zurück. Aber dieser 888 ist doch auch über den ganzen Planeten verteilt. Naja, aber Akamai denkt, das ist so Amerika, wenn 888 fragt. Da ist die DNS-Infrastruktur zwar verteilt, aber Akamai macht ja über den Reverse-IP-Lookup. Okay, das heißt, die Abfrage, die dann nach dahinter geht, die geht auch mit 888 weiter, sozusagen. Genau. Und Akamai hat halt für 888 eingestellt, das ist Amerika. Ist das ein Wissen oder ist das eine Vermutung? Das ist ein empirisch belegtes, mir per Twitter zugespieltes Ding. Ich habe das auch schon mal gehört, aber ich habe das noch nie so ganz durchdacht, ob das eigentlich unbedingt so sein muss. Ich selber muss mich da so ein bisschen raushalten, weil ich kann mich an meine Netzwerkprüfung erinnern und da habe ich bei DNS gladenlos versagt. Das sind meine Punkte, die ich verloren habe. Ja, klar, ich meine, es ist schon klar, dass ein DNS-Server natürlich seine Anfrage eben mit seiner IP-Adresse macht. Bloß in dem Fall, also wenn ich Google wäre, dann und ich verteile dieses Teil ohnehin virtuell über den ganzen Planeten, dann weiß man doch um dieses Verhalten von Content-Management-Systemen. Also ich meine, das ist doch etwas, was sie problemlos machen könnten, indem sie diese Anfragen einfach mit einer lokalen IP-Adresse machen. Ich habe das jetzt mehrfach überprüft. Mit 8.8.8 bekomme ich die Pakete so mit 200 Kilobyte pro Sekunde und mit lokaler DNS-Server bekomme ich so 3 Megabyte pro Sekunde. Das klingt wie ein Beleg. Ja. Ja, gut, aber so aber viel auch als, zu diesem. Genau, man will diesen Download nicht abbrechen. Ja, sonst kann man nämlich nicht mehr nachinstallieren, weil der Knopf nicht geht. Das war so die eigentliche Information, die ich vermitteln wollte. Also wenn ihr angefangen habt, ladet weiter. Ich möchte diesen Download nicht abbrechen. Er ist sehr kratzt. Genau. Das ist dann auch so die Sache zu leihen jetzt mal. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mehr hören. Aber ja, definitiv. Das wird uns nicht mehr loslassen als Thema. Ja. Aber du warst gerade schon bei MobileMe und kann man jetzt nicht mehr kaufen. Ihr habt noch ein Feature vergessen. Wir haben ein Feature vergessen. Ein wichtiges Feature für den Airdrop. Noch so ein Retro-Feature. Der Herr mit den vielen Features. Sie haben PowerTalk wieder ausgegraben. Mhm. Heißt jetzt Airdrop. System 7 1 Pro. Nee, es war System 7 Pro, dieser Versuch, eine zweite Version, die noch toller ist, zu verkaufen von ihrem Betriebssystem. Eine dieser großartigen Ideen der Mid-90s-Zeit von Apple. Ja, ja. Das war der totale Mega-Fail. Wann war das so? 93, 94 war das. Vor meiner Apple-Zeit. Ich war da auf Archimedes. Und das war noch so eine Zeit, wo man noch eigentlich Hoffnung haben konnte, dass alles gut wird. Und es war die Idee der Features war wirklich super. Also dieses Power Talk, das hatte ja echt Zug so, ne? Und da hast du genau dieses Ding, mehrere Rechner im Netz und du dreckst irgendwie auf so ein User-Icon eine Datei drauf und dann kommt das irgendwie auf der anderen Seite in der Inbox an, die eine Generic Inbox ist für alles, was eine Inbox sein kann. Damals noch basierend auf Apple Talk wahrscheinlich. Apple Open Collaboration Environment. Total toll. Und dieses Feature haben sie jetzt hier wieder eingebaut und jetzt ist es irgendwie AirDrop. Ich frage mich, wie das funktioniert. Oh, das ist ja an sich nicht so schwer. Also über Brochure was zu announcen und sich gegenseitig zu quatschen. Stimmt, das ist halt im Finder in der Sidebar wahrscheinlich so ein Ding, auf das du drauf droppen kannst und dann. Also ich finde das als Feature an sich super, weil hier im lokalen Netz über Brochure sich eine Datei zu schicken, ist auch immer ein bisschen nerviger, als man es eigentlich so gerne hätte, weil Brochure iChat ab und zu ein bisschen komisch ist und seine Verbindungen nicht aufbauen kann und mir dann sagt, er hat was geschickt, aber dann kommt nichts an, dann muss man wieder im Brochure off und online gehen und sowas. Also an sich ich mag so ein Feature. Ja. Und ich meine, wir mit unserem Retino Blaster hier haben ja ein ähnliches Feature für Bilder, das broadcastet hat an alle, aber so. Ich habe mir schon mal überlegt, genau dieses Produkt zu machen, das da jetzt kommt. Ja, praktisch so, okay, die lokalen Leute sind hier irgendwie und dann kann ich da was hindroppen, auch Files. Und wird spannend, wie gut es funktioniert, aber an sich steht dem technisch nicht viel im Wege. Es muss halt besser funktionieren als iChat. Ja. Ja. Aber mal gucken. Jo, gut. Noch ein Feature? Oder sind so deine Laiengelüste jetzt auch abgedeckt. Ja, ja, es geht hier nicht nur um mich. Mach mal weiter. Wie, es geht nicht nur um dich? Natürlich geht es nur um dich. Ja, du meinst, wir hätten uns nicht damit auseinandergesetzt, dass wir dich einladen, dass es dann nur um dich geht? Obwohl das ja eigentlich mein Slogan ist. Ne? Was ist dein Slogan? Es geht nur um mich? Naja, so metaebene.me. Mhm. Ja. It's all about me. Metaebene, ja. Aber das ist so ein schöner Überleiter. Mhm. MobileMe. Kann man jetzt nicht mehr kaufen. Ja, über welche Wege konnte man es denn überhaupt kaufen? Ich habe da immer so einen Renewal-Knopf, den ich dann automatisch drücke. Also Woher weißt du denn, dass das nicht mehr kaufbar ist? Also einerseits gab es das immer noch als Upsell-Dings, wenn du einen neuen Mac gekauft hast. Ja. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und du kannst das auch nicht mehr im Store kaufen, wo du es vorher kaufen konntest. So. Okay. Und das würde ja dafür sprechen, dass man das nicht mehr kaufen muss in Zukunft. Meinst du? Ja, wenn man es jetzt nicht mehr kaufen kann. Also es gibt zumindest noch eine Seite, auf der steht, was es kostet. Und das ist, was kostet. Interessant, ja. Wenn du dann da kaufen drückst, dann kommst du wahrscheinlich ins Leere. Da steht Free Trial. Genau. Ja, und die dauert 60 Tage. Das heißt, so innerhalb der nächsten 2 Monate erfahren wir, ob man das mal nochmal kaufen kann oder nicht. Doch, hier ist ein Buy Now-Button. Mal gucken, was da kommt. Du willst auf deinem iPad mal bei mir kaufen. Das ist ja auch spannend. Ich habe nur drauf, es ist nur ein Link auf den Store, von daher. Ja. Bist du auf dieses Rechencenter raus, oder was? Nein, das ist nur grundsätzlich halt immer das Gerücht steht ja schon seit Jahren im Raum, dass MobileMe jetzt umsonst wird, und das würde ich jetzt mal als ein Indiz dafür werten. Dass das Rechenzentrum da jetzt angeblich im Frühjahr noch die Funktionen von MobileMe und iTunes, war es glaube ich, übernehmen soll, dass da schon auch ewig in den Gerüchten besprochen wird, dieses Datenzentrum, das passt dann da auch dazu. Also ich wollte gerade auf meine Account-Seite gehen und da komme ich nicht rein. Das ist sehr lustig. Aber das kann jetzt auch nur ein aktueller. Das war auch normal Fubar bei MobileMe. Ich gebe mein richtiges Passwort ein, mit dem ich gerade eingeloggt habe, und dann sagt er so, Passwort eingeben. Tja. Ja, was spricht dafür, dass es kostenlos wird? Dass es mal mehr Leute benutzen? Features in iOS 5? Ja, oder halt grundsätzlich so mehr den Mac an die iOS-Plattform dranbinden, sodass es halt dann einen Vorteil hast, wenn du einen Mac hast, weil dann synken automatisch deine Kontakte und der ganze Kram, und die Integration ist einfach viel besser. Also ich könnte mir wirklich andersrum vorstellen, dass so auf iPad 2 und so weiter viel, vielleicht doch ein bisschen Wolkendatei und FUBA-Geschichte passiert und das dann als integrierter Dienst da mit am Start ist. Ja, dass du halt x Megabyte einfach als Dokumente im Netz hast, um auch Zeug zu verschicken und einfach um das als eigenständigeres Gerät dann sein zu lassen. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber bei diesem Line-Server gibt es ja auch noch dieses File-Sharing mit iPad-Feature, ja. Wo sie auch explizit sagen, dass es WebDAV ist. So, und WebDAV war ja nun schon immer, hatte er schon immer irgendwie ein Zuhause bei diesen ganzen iDisk-Kram und so weiter. Also das ist ohnehin schon immer die Technologie gewesen, mit der sie die Sachen da vorantreiben, auch Kalender und so weiter, CalDAV. Und ich habe mich halt schon, es gab doch neulich mal dieses, was war das, so ein Jobgesuch, was Apple ausgeschrieben hat, wo so drin stand, wir arbeiten hier an einem, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, Revolutionary Tralala OS-Feature, und es wäre gut, wenn du Ahnung von HTTP hast. So. Und da habe ich ja bei MobileMax schon drüber schwadroniert, was das denn vielleicht bedeuten könnte, und was ich so aus dem Kaffeesatz herausgezogen habe, war halt großen vielleicht, und ist alles nur geraten natürlich, ne? Aber für mich klang das schon immer so, als ob sie vielleicht denn doch mal diesen ganzen File-Sharing, Sachen austauschen, leicht im Netz ins OS packen. Und im Prinzip sehen wir das jetzt auch gerade, sowohl was dieses File-Sharing-Feature da betrifft, als auch was dieses AirDrop betrifft, was nämlich wahrscheinlich auch auf sowas basieren könnte, vielleicht unter Umständen. Wow. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, alles klar, Files leicht hin und her mit WebDAV, dann wäre es ja sozusagen nur die logische Konsequenz, sich das Ganze in die Wolke zu denken und zu sagen, okay, jetzt gibt's das hier auch bei MobileMe zu jedem iPad dazu, und dann kannst du eben dieses mal eben eine Datei mal eben über das Internet genauso rüberschieben, halt dann auch darüber machen. Und wenn das eben gebunden wäre, dann wäre es ja so, dass manche das hätten und manche nicht, in Abhängigkeit von dem Geld, aber eigentlich ist es ja viel wichtiger, diese Geräte zu verkaufen, dass das dann so der Schritt ist, dass sie halt sagen, okay, jetzt machen wir das irgendwie auf, und es gibt jetzt hier Universal File Sharing oder was weiß ich, wie sie es nennen, oder vielleicht denken sie sich noch irgendeinen bekloppten Namen aus, das können sie ja auch ganz gut, und dann, weißt du, also ich glaube, dass nach wie vor, dass das irgendwie kommt und dass das Ganze vielleicht auch noch einen Namen bekommt. Also ich glaube, ich habe seinerzeit, wie habe ich es ja genannt, also halt so ein Universal Homesharing, diese Idee von dem Homesharing in iTunes mit, wir sharen unsere Dateien dann auch übers Netz etc. über so einen Account, und alles kann voneinander irgendwie streamen und teilen, dass man sich das eben in das OS verlagert, reindenkt und eben vielleicht auch in die Wolke, und vielleicht ist das ja das Feature, was sie am Ende noch groß ankündigen werden. Könnte passieren. Aber ich hoffe immer noch, dass es ja ein richtiges Dateisystem ist. Das wäre mir einfach lieber. Ja, nö. iPad 2 hast du gerade kurz erwähnt, können wir kurz irgendwie auch sagen, da gibt es jetzt eben die Ankündigung für den Event am 2. März. Genau. Wo willst du das schon mal sehen? Ich habe eins dabei. Oh, cool. Da muss ich meins nicht holen. Von nebenan. Ja, ja. Ist denn das jetzt schon sicher, dass es irgendwie ja. Zeitungen berichten darüber, dann muss Zeitungen es berichten, eingeladen worden zu sein. Und es gibt eine Grafik von einer Einladung mit so einem iCal-Kalender 2 und in der Ecke ist ein iPad. Also insofern, das ist ganz. Ach, da ist ein iPad drauf. Es ist inzwischen schon wirklich offiziell, dass diese Einladung stattfindet, dass es um iOS gehen wird auch. Das habe ich gar nicht gesehen, ich habe nur so einen roten Vorhang gesehen. Ein Vorhang? Habe ich was. Nee, das ist so ein Kalender-Dings. Ach so. Wirklich so, sieht aus wie ein iCal-Symbol und es ist die rechte obere Ecke so abgerissen und dahinter ist ein iPad. Und zwar so die rechte obere Ecke von dem iPad. Ach so, das hier, nee. Und das ist nächste Woche, oder? Ja. Ja, zweiter. Genau. Ah, das heißt, ach so, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Was habe ich denn da gesehen? Ich habe irgendwas anderes gesehen. Das hatte irgendwie so einen Vorhang. Okay. Ja, das war aber dann wahrscheinlich nur so eine Pseudo-Illustration von irgendeinem dieser News-Seiten. Für ach so, Welt. Ja, das kann sein. Ja, genau. Und ja, dann. Okay, neues iPad kommt. Ja. Ja. Also, was wird uns in 2011 erwarten? Steht da unten drunter, glaube ich, auf der Einladung. Nein, nein, das, da steht, we'll show you what 2011 will be the year of. Ah, so gleich. Also, ja, ja. Das HD, das 2011. Das Jahr des iPads. Ja, keine Ahnung. We will show you that why 2011 is not 2010. Ja. Ah. Ja, also wenn Apple das Jahr von irgendwas ausruft, dann war es ja in der Vergangenheit immer so, dass es irgendwie dann nicht mehr erwähnt wurde. Bleibt so hoffen, dass das iPad... Das hier auf HD. Ja, ja, hier auf HD, ja, super. Ah, ja. Ja. Aber... Ja, und was kommt? Ein neues iPad. iOS 5 wird vorgestellt. Meinst du? Ja, klar. Wenn, also das iPad hardwaremäßig, aber die Software, also es ist ja schon die Software, die da schon Zeug macht. Aber was jetzt so in iOS 5 drin sein wird, wie gesagt, jenseits von vielleicht irgendeiner Cloud-Geschichte, wenn wir wirklich an diesem Mobile Me dranbleiben wollen. Genau, das könnte da gut mit zusammenfließen. Gibt es natürlich tausende Dinge, die man gerne hätte, ja, die man auch schon bei anderen Sachen, also von Notifications angefangen bis schlag mich tot, ja, mehrere E-Mails gleichzeitig lesen können. Gibt es echt einen Haufen Zeug und ja, ich würde mich jetzt überraschen lassen. Es ist ja eh bald. Also für nächste Woche noch Spekulationen machen. Das lohnt schon fast. Das lohnt gar nicht, ja. Also es wird nicht Retina sein und alles andere wird man sehen. Ja. Okay. Große Pixel. Tja. Ja. Was haben wir jetzt? Neue MacBooks haben wir jetzt auch noch. MacBook Pros. MacBooks Pros. MacBooks Pros. Mhm. Und wie angekündigt heute rausgekommen mit Scheiße. Thunderbolt. Ja, Scheiße. Genau. Du hast es hier noch Lightpeak genannt. Dahinter steht AKA Thunderbolt. Ja, ja. Ich war das ja noch nicht sicher, dass es Thunderbolt heißt. Genau, interessanterweise über den Mini-Displayport, also andersrum gesprochen, also Displayport und Mist. Wo fang ich an? Also derselbe Stecker wie beim DisplayPort jetzt schon und es ist aber ein Bus, wo drüber auch PCI Express läuft. Sind denn da, also bist du sicher, dass es dieselben Kabel sind? Ja, du kannst da einfach ein Mini-DisplayPort-Kabel anschließen, wie bisher auch. Und dann hast du darüber Thunderbolt. Genau. Beziehungsweise da hast du nichts, also Thunderbolt ist ja so der Bus. Und das Protokoll, das dann drüber läuft, ist DisplayPort. Aber es ist jetzt nicht so noch mehr Kabel oder sonst sowas, sondern sie haben einfach gesagt, Surprise. Läuft über das gleiche Kabel, genau. Dein Display ist jetzt einfach Thunderbolt. Ja, aber du kannst jetzt da noch zwischendurch eine Platte anhängen, wenn es dann mal Platten gibt, die das unterstützen. Und die Platte redet dann via PCI Express mit deinem Rechner und schleift aber trotzdem noch das Signal von deinem Display durch. Ja. Ja. Jetzt mit Bandbreite, aber nur einem Stecker. Und ja, dann muss halt Daisy-Chain, ja, wie man es halt früher von FireWire auch kennt. Bleibt spannend, wann die ersten Geräte kommen. Ja, also wir warten jetzt schon ewig auf Lightpeak, jetzt ist es da, heißt Thunderbolt und das ganz ohne optisch erstmal. Ganz ohne optisch. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich wie bei FireWire die Möglichkeit geben, das auch optisch zu machen, ja, wenn man ein entsprechendes Gerät hat. Irgendwann später kommt wohl dann eine Implementation von Thunderbolt, die dann auch optisch funktionieren wird, aber bisher gibt es da nur Prototypen, soweit ich weiß. Ja. MacBooks. Das finde ich eigentlich total cool. Also ich meine, im Prinzip wollen sie ja jetzt USB und FireWire beides gemeinsam einsacken und dadurch, dass sie natürlich den DisplayPort da quasi reusen, ist es ja noch ein Stecker weniger. Genau. Und das heißt ja auch, dass das im Prinzip ins R wiederkommen könnte. Theoretisch. Na, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt noch ein MacBook Air rausbringen, wo der Bildschirmstecker nicht auch Thunderbolt ist. Ist noch ein bisschen hin bis zum nächsten Air, deswegen ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, ist ja nur extrem naheliegend. Und das bedeutet, dass du eben auch in so einer Minikiste total ein Highspeed-IO drin hast. Und das ist natürlich wirklich mal total cool. Ja. Und dann würde mich jetzt noch nicht mal überraschen, wenn das nächste iPad auch Thunderbolt hat. Naja, da gab es ja auch schon die Gerüchte, dass dann Mini-Displayport angeblich an dem iPad dran wäre, was dann noch viel mehr Sinn macht an der Stelle jetzt, ja, wirklich, weil dann hat man eben so den Dock-Connector für Dock-Connectivity und ansonsten. Ja, damit könnte man hier alles anschließen an ein iPad. Mhm. Theoretisch ja. Vielleicht ist, theoretisch. Vielleicht ist es das jedes Thunderbolt. Wir wollten doch nicht spekulieren. Was ich aber nervig finde, ist die Daisy-Chainerei dann an der Stelle, weil wenn ich jetzt so ein Thunderbolt an meinem iPad habe, dann aber über LAMO USB synken soll, meine 32 GB anstatt über dieses Thunderbolt, dann bin ich schon wieder genervt. Aber vielleicht bin es auch nur ich. Mm. Aber wenn ich praktisch gleichzeitig irgendwie mir meinen Ausgang von meinem Thunderbolt bis zu meinem Display irgendwie mit einem Hub versehen muss, nervt mich das auch schon ein bisschen. Deswegen bin ich ja so ein bisschen hin und her gerissen. Weil es ja nicht so, als hätte man diese Anschlüsse jetzt im Überfluss im Moment. Ich glaube, momentan ist das so ein Problem, das keiner hat, weil es gibt eh noch keine Geräte. Ja, aber also, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die nächsten Bildschirme dann Zweistecker haben und dann sozusagen hoffen, auch gleich so einen Hub haben. Ne? Ich würde es hoffen, aber die sind jetzt nicht gleichzeitig mit rausgekommen. Ich meine, so der anständige Move wäre gewesen, die Displays jetzt auch entsprechend abzugraden. Ja, naja, gut. Ja, der nächste iMac, lalala. Aber Displays haben immer so einen ewigen Zyklus bei Apple. Deswegen wird das einfach noch ein bisschen dauern alles. Aber es ist ja an sich schon mal ganz schön, dass man könnte sich wirklich so ein Gerät denken, das dann nur noch so zwei von diesen Thunderbolt-Steckern hat als I.O.-Geschichte. Zwei? Ja, schon. Nur eins? Na, warum zwei? Ja, diese Daisy-Chain nervt doch schon immer und FireWire hat man auch mal zwei Ports gehabt bei den großen Geräten. Ja, was heißt, du kannst das ja auch mit einem Hub-Switch-Tralala versehen, der nicht unbedingt jetzt zwingend groß sein müsste. Also das. Die Frage ist aber auch, wie so ein Hub dann kostet an der Stelle. Also so ein FireWire-Hub hatte ich zum Beispiel nie. Da habe ich durchgeschleift. Aber es liegt ja daran, dass man nie so viele FireWire-Geräte hatte und dass Daisy-Chain dann im Zweifelsfall eben mal einfacher war, wenn man wirklich mal zwei Geräte angeschlossen hat. Ja. Das ist ja eigentlich auch immer so bei diesen High-Speed-Sachen. Also so viel hast du da eigentlich jetzt nicht dran. Ich hatte da schon so einen FireWire-Rattenschwanz von 8 Platten oder so ab und zu mal. Also ja gut, aber dann gibt es halt auch einen Hub und dann kauft man sich auch einen. Also das ist nicht so das Problem und das wird dann da auch nicht sehr viel anders sein. Ne? Also das einzige Problem, was ich eben sehe, ist, wenn es Endpunkte gibt, weil dann nervt es halt. Und dass das Display jetzt ein Endpunkt ist, nervt. Dafür, dass es aber der Port jetzt im Endeffekt einfach schon drin ist, erleichtert diesen Übergang brutal. Mhm. Ja, weil im Endeffekt hast du jetzt keinen Nachteil. Dadurch, dass du einen zusätzlichen Port hast. Die haben jetzt keinen anderen Port rausgeschmissen, sondern du hast jetzt einfach noch den Port mehr. Mhm. Es ist ja auch so von Promise schon so ein Raid noch dazu angekündigt worden. Also, ne? Und Lassie hat irgendwie auch eine Platte, diese eine Platte von Lassie soll auch in Zukunft Thunderbolt können. Blackmagic hat auch schon Interesse verlautet, so die Capture Cards irgendwie auch auf Thunderbolt umzustellen. Na jetzt, wo Intel dahinter steht, dürfte sich das deutlich einfacher in den Markt tragen lassen, als es in der seinerzeit mit FireWire gelungen ist. Ja. Ne? Ja. Das war irgendwie nicht so der Hit. Das könnte so in der Größenordnung von USB dann passiert sein, da war ja Apple auch gut vorne dran. Und ist USB 3.0 jetzt tot? Es ist nicht in diesen Geräten drin, sagen wir es mal so. Hm. Ja, was genau das für USB 3.0 heißt, für Normal-User, weiß ich nicht, für Mac-User heißt, vergiss es, interessiert dich nicht. Wenn man sich die Grafiken bei Apple auf der Webseite anguckt, dann ist da so der Balken von Thunderbolt und links daneben ist so USB 3, der kleinere Balken und wenn das der kleinere Balken ist, dann heißt das bei Apple so. Sie vergleichen es mit USB 2.0. Da ist, glaube ich, auch 3.0 im Vergleich, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Moment, ich überprüfe das mal. Ja. Wir wollen ja hier keine Falschaussagen. Ja, um Gottes Willen. Nee, da müsste man so eine Errateabteilung einführen. Ja, ich weiß auch nicht. Schrecklich. Aber ich dachte, da wäre USB 3 mit verglichen und das wäre dann schon impliziter. USB 3.0 gibt es für Sie gar nicht. Hier ist nur 20 Mal so schnell wie. 20? Nee, doch, tatsächlich. USB 3.0, du hast so recht. Entschuldigung, habe ich mich verguckt? Da ist diese Balken. 5 Gigabit pro Sekunde. Mhm. Genau. Und Thunderbolt ist doppelt so schnell. Ja. Tja, also wäre USB 3.0 schon im Markt, dann hätte Thunderbolt, glaube ich, keine Chance. Hm. Aber man kann, glaube ich, nicht wirklich davon reden, dass es im Markt ist. Das ist immer noch Pre-Draft, glaube ich. So. Ja, und vor allem, das hat eigentlich kaum irgendeiner verbaut. Also klar, du kannst so einen Aldi-PC kaufen, da ist es jetzt auch irgendwie schon dabei. Aber ich glaube, dass diese Implementierungen der ersten Zeit auch eher für den Garten sind. Ja. Ja, das wird nicht funktionieren. Und das Schöne ist eigentlich schon auch, dass du jetzt diese ganzen Erweiterungskarten, die bisher ja eher rausgeflogen sind, weil eben der, wie heißt er denn, der Express-Card-Slot, der rausgeflogen ist aus den mittleren Geräten, den kannst du dann wieder mit irgendeinem Audio Adapter da drauf Audio-Interfaces, latenzfreie Audio-Interfaces. So ist das. Ja, genau. Aber das geht ja auch über IP ganz toll. Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Aber das ist ja nur ein Gigabit. Aber das ist, glaube ich, dein anderer Podcast. Es geht auch mit 10 Gigabits. Ja, der andere Podcast. Gut, dass du mich da erinnerst. Genau. Ja, ja. Aber nochmal zurück zu den MacBooks. Also jenseits von Lightpeak ist ja erstaunlich wenig passiert. Ja. Also wir haben geunkt, oder ich zumindest, dass die gerne alle so Formfaktor vom MacBook Air haben sollen. Habe ich auch geunkt. Und das optische Laufwerk raus, weil braucht eh keiner mehr. Und jetzt Bold Move, so wie damals die Diskette mal bitte an den Nagel hängen, so jetzt auch die CD. Und das ist alles nicht passiert. Die Dinger haben dieselbe Größe, fast dasselbe Gewicht und haben im Endeffekt... Aber Quad-Core. Ja, aber das ist im Endeffekt ist es ein Speedbump, der da passiert ist. Nicht unwesentlicher, aber es ist eigentlich ein Speedbump und dann ist eben noch Thunderbolt dazu. Aber so mehr ist es dann auch nicht. Das stimmt schon. SDXC-Slot haben sie jetzt. Das war, glaube ich, vorher auch noch nicht in der Kategorie. Doch. Die letzten MacBooks hatten doch auch schon... MacBook Pro hatten doch auch schon SD-Karten. SD-Karten, aber nicht SDXC, soweit ich weiß. Ach, XC, okay. Die, also jetzt haben sie so diese High-Performance-Varianten, wie sie, glaube ich, bisher nur beim Mac Mini hatten, der letzten Generation. Mag sein. Aber so insgesamt hat Grafikkarte neu, CPU neu, aber sonst nicht viel passiert. Keine eingebaute SSD standardmäßig, die irgendwie fürs Betriebssystem da gewesen wäre, was so durch die Gerüchteküche ging und das fand ich auch merkwürdig. Ja, das klang, 16 das klang, Gigabyte. Das klang nicht nach Apple. Nee. Ja. Die sind halt noch zu teuer. Also ich denke, sobald die SSDs in der Größe billig werden, die Sinn macht, macht Apple diesen Bold Move, wie du ihn nennst, aber bis dahin ist es einfach... Vielleicht ist es auch wirklich so, ich meine, für mich sind diese MacBook Pros sind ja eigentlich gar keine mobilen Computer, sondern das sind ja Desktops. Im Sinne von, das stellt man auf den Schreibtisch. Also seitdem eher. Und die Desktops sind eigentlich, schon immer eigentlich. Seitdem hier, nur seit dem Gewicht. Also seit, das, was man seitdem Desktop, ich mit dem Laptop hier so mit einer Hand relaxed durch die Gegend werfen kann, denke ich mir das auch. Aber vorher... Nee, ich dachte mir das auch schon vorher. Ich meine, so ein Mac Pro, das ist doch nicht, ich meine, du stellst ja nicht auf den Desktop, du stellst neben den Desktop. Und deswegen ist es kein Desktop-Computer, sondern es ist ein Floor-Computer oder so ein, ne? Den sperrt man irgendwie weg, den trägst du auch nicht so durch die Gegend. Also Schreibtisch fand ich schon immer so ein bisschen, aber gut, wir wissen alle, wo das herkommt. Tatsache ist, dass wahrscheinlich diese MacBook Pros, dass Apple sich immer noch denkt, das sind eigentlich die Primärcomputer, ich meine, davon verkaufen sie ja auch viel mehr als jetzt von den iMacs zum Beispiel. Yeah. Das sind so die Primärcomputer, die eben aber, so ist es eben, nicht so mega festgewurzelt sind wie jetzt so ein iMac. iMac ist halt so, stellst du da hin und bewegst du eigentlich nicht weg. Ja. Und das ist halt eigentlich so der Standardcomputer, den trägt man schon rum. Das ist jetzt einfach normal. Ja? Also man redet gar nicht mehr von mobilen Computer. Klar, wenn es einem passt, tut man das auch. So, und von daher brauchen sie ein Modell, was noch alles hat. So. Ja. Und vielleicht gibt's ja dann einen 15 Zoll R. Ja, das wär's kann man nicht ausschließen. Ja, das hätte viel Platz für Batterien. Das ist sicherlich kein Fehler. Und mit den paar Zentimetern, die sie dann noch wahrscheinlich weiter nach hinten gehen müssen, da können sie nochmal wieder interessante Ports verdoppeln. Ja. Wobei ich muss sagen, wenn ich jetzt wirklich den mobilen Computer wirklich im Kopf habe, dann will ich auch gar keinen 15 Zoll eher. Dann bin ich mit meinem 11 Zoll eher vollkommen zufrieden. Ja, da ist nicht viel Platz, okay. Aber so für unterwegs ist das der ideale Computer. Ja, aber es gibt Leute, die kaufen sich einen 15 Zoll wegen des Bildschirms. Und ertragen das Tragen. Finden es aber eigentlich scheiße. Ja, schleppen aber die ganze Zeit Sachen, die sie nicht brauchen. Sie wollen keine Festplatte haben, sie wollen kein CD-Laufwerk haben, sie wollen irgendwie auch viele der Ports nicht unbedingt haben, die brauchen keinen Firewire, fast nichts davon. Und vor allem nicht dieses Gewicht. sondern sie brauchen eigentlich nur einen großen Bildschirm. So als einziger Computer dann auch. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Könnte man machen. Bleibt spannend, ob sie es machen. Ja. Also oder so ein 27 Zoll R. Ja, ja, so eine gute Idee. Den müsste man aber noch falten können. Genau. Ein Falt-R. Genau. Mm. OLED und so. Lecker. Wo wir gerade bei den Ports sind, da fällt mir wieder ein, ich habe ja vorhin meine Notizen irgendwie verdattelt, aber wo wir jetzt noch so mit Thunderbolt und iPad und so weiter gemutmaßt haben, ich stieß gerade so auf so eine Seite, wo jemand erklärt hat, wie man an dem iPad MIDI machen kann. Mhm. Und tat dann ein paar Dinge, die mich sehr überrascht haben. Unter anderem hat er auch ein USB-Audio-Interface angeschlossen. Mhm. Und murmelte irgendwas davon, dass dann ja auch mehrere Audio-Ports zur Verfügung stünden. Ja. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ist das tatsächlich so? Dem ist so. Und ja, es gibt Software, die dann damit auch umgehen kann? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe nur geguckt, ob es diesen Port gibt. Weil es gibt ja schon so Software, die so mixen, wo man so mixen kann. Ja, da war auch diese DJ-Mix-Software zum Beispiel, so, die aber dann darunter leidet, dass du das alles über diesen normalen Audioausgang machst und dann hast du es halt in Mono. Ich meine, das ist ja. Wo kommen wir denn da hin? Aber mit so einem USB-Interface sieht das ja schon wieder ganz anders aus. Warum? Wieso Mono? Wieso hat dein iPad Mono-Out? Das verstehe ich gerade nicht. Na, weil du ja einen Vorhörmix hast und einen Mix, der zur Anlage geht. Und wie willst du über zwei Kanäle Doppelstereo machen? Ne? Okay. Ja. Also es sollte technisch möglich sein, beide Soundouts gleichzeitig anzusprechen. Also beide Devices gleichzeitig anzusprechen. Auf jeden Fall mal so ein Kamera-Connection-Kit. Ja, habe ich mir letztens geshoppt, auch aus diesem Grund, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich habe mir gedacht, irgendwie mit dem USB anschließen an dieses Gerät, da könnten spannende Dinge passieren. Das Problem wird halt sein, dass du dann ein Problem mit dem App Store potenziell haben könntest. Ich habe keine Ahnung, ob man das machen darf. Ob man sagen darf, wenn du jetzt da das Kameradings anschließt, dann kannst du da Sound machen drüber. Ob das erlaubt ist, weiß ich nicht. Ja gut, aber ich meine, jetzt haben sie MIDI-Support auch schon ins iOS eingeführt. Ich meine, was denken sie, wie sie das da rausführen? Ich wollte gerade sagen, also MIDI ist auf alle Fälle supported auf die Art und Weise. Also das ist... Also ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ist auf alle Fälle supported. Keine Ahnung. Das ist technisch drin und anders kannst du MIDI nicht anschließen. Also naja, direkt aber weil das technisch drin ist, heißt es ja nicht, dass du es in App Store reinstellen darfst. Also ich rate zur Vorsicht. So. Ja. Immer. Ja. Ist spannend und ist natürlich aber auch Apple Zielgruppe. Also das iPad für Musiker in irgendeiner Form oder für Audio. Audio erzeugende Menschen, das ist ideal, ja. Also das ist ihr Lieblingskind so an der Stelle. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann auch mehr geht mit dem iPad so. Ja. Haben wir jetzt alle Features durch hier? Ich denke, wir haben HD, ne? Ja, FaceTime HD. Also, was heißt denn das eigentlich? Das heißt, für meine Begriffe, dass die haben diese Kamera hier FaceTime-Kamera genannt, in diesem MacBook Air, und das ist ja der letzte Rotz. Ja. Und deshalb müsste die Kamera, die jetzt drin ist, Facebook HD heißen und hat dieselbe Qualität wie früher. Ja. So. Weil die hatte schon immer HD. Genau, hat sie ja auch. Also die hat ja so High-Quality-Aufnahme mit QuickTime-Player gemacht. Also aber jetzt gibt es auch FaceTime, das Programm, was dann auch HD überträgt. Die gute iSight-Kamera heißt jetzt FaceTime HD. Hm. Ja, und vielleicht FaceTime Mac zu Mac macht vielleicht jetzt auch höhere Auflösungen, weiß ich nicht, haben wir nicht ausprobiert. Ja. Kostet ja auch eine Mark und deshalb kaufen wir es nicht. Genau, das ist viel zu teuer. FaceTime kostet jetzt Geld. Ja. FaceTime kostet 99 Cent im Store. Gab schon große Aufregung, natürlich. Ja. Da kommen sie wieder alle aus ihren Kellern. Da jammern selbst die Leute, die sich sonst darüber beschweren, dass über ihre Applikation gejammert wird, jammern dann, dass das so teuer wäre. Ich muss sagen, ist okay, ja, wenn Apple dann eine Marke will. Hat auch eine 2-Sterne-Bewertung im Store. Ja, natürlich. Da könntest du jetzt einen Podcast mitfüllen, einfach nur die FaceTime-Kommentare vorzulesen. Soll ich nicht tun? Oh Gott, Leute. Geht ja noch weniger als in der Beta. Get real. Also wenn man den Kommentaren glaubt, das ist jetzt irgendwie, kannst du nichts mehr und ist viel zu teuer. Wieso, habt ihr es ausprobiert schon? Nee, ich habe es nur gekauft. Nee, also zur Fairness gegenüber den Leuten, die den App Store kommentiert haben, bei denen geht's halt alle irgendwie nicht. Also es sind viele Einstein-Kommentare, wo sagen, geht jetzt nicht. Ja, Und have you tried turning it off and on again? Wahrscheinlich. Neubooten haben sie wahrscheinlich nicht gemacht, ja, was man bei Facebook wieder macht. Mac oder? App Store sowieso ständig neubooten, ja. Hm. Ich finde es interessant, warum Apple das macht. Ja, also es gibt da zwei Theorien. Eine ist von mir und eine ist von anderen Leuten. Die von anderen Leuten ist halt so diese typische Apple-Ausrede, das müssen wir so machen wegen dem Accounting. Ja, wir von der Buchhaltung sind wir gezwungen, neue Features irgendwie nur für Geld zu verkaufen, und wenn wir das nicht machen, dann haben wir buchhalterisch ein Problem. Ja, das ist irgendwie dieser, wie heißt das, Sarbanes-Oxley Act, den sie da immer vorstellen. Halte ich irgendwie an der Stelle für albern, weil es geht hier nicht um irgendwelche Hardware-Features, die da geunlockt werden, wie damals mit dem Wi-Fi-Ding, wo sie irgendwie die AirPods ausgeliefert haben, die eigentlich N konnten, aber noch nicht wirklich N konnten, und wo man dann irgendwie was zahlen konnte, um dann N freizuschalten. Halte ich an der Stelle irgendwie, das ist eine Applikation, also das ist jetzt kein Feature, das du da irgendwie neu kriegst. Ja. Wenn Apple Freeware verschenken will, dann kann Apple Freeware verkaufen, egal was da irgendwie tun sie die auch. Buchhalter sagen. Eben. Remote oder sowas. Ja, eben. Mhm. Deswegen, ich denke, das ist so ein bisschen, Apple will die Leute trainieren, im Mac App Store mal ein bisschen Geld auszugeben. Oder die Entwickler trainieren, das Zeug billiger zu machen, weil der Markt ist jetzt Zielpreis. Und oder so, ihr Schweine, ja, verlangt ja noch Desktop-Preise in diesem Laden. Und wir haben uns das anders gedacht. Ich glaube schon, dass es da eine Fraktion bei Apple gibt, die sich denkt, so, die Mac-App-Preise sind noch nicht niedrig genug. Ich finde das gut, dass das Geld kostet, weil dann kann man auch drüber schimpfen. Ja, das ist immer schön. Also bei MobileMe, wenn das kostenlos wird, ja, dann darf man ja noch nicht mal mehr drüber schimpfen. Das stimmt. Ah, stimmt. Dann ist das so wie mit Google, weißt du? Da darfst du gar nichts mehr sagen, weil it's free. Mhm. And open. Open. Das wäre ja auch lustig, wenn sie sich bei Apple auch mal hinstellen und den Open Casper machen. Der Open Casper. Oder habe ich ja schon wieder eine super Überleitung vorgelegt. Hast du? Ich sage ja, du moderierst uns hier einfach die Show weg. Ja, das ist schrecklich. Das ist furchtbar. Und jetzt erwarten dann die Leute, dass wir auch irgendwie einen Faden und Moderation dann haben und Überleitungen. Ja, das geht gar nicht. Ja, so wurde auf Twitter. Am Ende erwarten die das noch von meinem Podcast. aber wir sind ja auch umsonst, deshalb dürfen sie auch sich nicht beschweren. Das ist super. Auf Twitter wurde ja schon gesagt, wir brauchen einen Moderator. Jetzt haben wir eine Folge ein und dann ist der Fall umso tiefer. Soll ich mal die Moderation übernehmen? Nee, lass mal. Das ist ja alles unentspannt, wenn er moderiert wird. Trotzdem schön, dass ihr zu Gast seid. Ja, immer gerne, Tim, immer gerne. Ja, wir waren bei Facebook und Google schon. Ja, genau. Wir sind echt mit Mac schon so weit durch. Ja. Das waren so viele Themen und wir sind jetzt schon durch. Es hat lang genug gedauert, mein Freund. Ja, dann. Ah, ja, Facebook, Google, da ist ein bisschen so Beef zwischen den Jungs und Mädels. Die mögen sich nicht mehr. Nee, Facebook hat ja vor kurzem mal für seine Facebook-Apps verboten, dass man da Google-Ads schaltet. Also hat eine Whitelist gemacht für die Werbeanbieter, die man so verwenden darf. Und da war Google nicht dabei. Von den Facebook-Apps. Genau. Also wenn man so eine Facebook-Programm da in sein Gesichtsbuch einblendet. Genau. Genau. Sowas wie dieses mit dem Mafia, Garten. Genau. Dieses mit dem Garten oder dieses mit der organisierten Kriminalität. Ja. Genau. Ja. Ja. Die organisierte Kriminalität darf jetzt nicht mehr Google Ads benutzen. Exakt. So sieht's aus. Ja, genau. Und umgekehrt kam jetzt in wahrscheinlich steht es gar nicht in Google hat sein Arsenal an Wattebäuschen aus dem Regal geholt. Und hat gemeint so, ja, auf unserem Nexus S gibt es jetzt mit dem Update keinen Facebook-Sync auf mehr. Unserem Hitgerät, unserem Weltmarktführer von Google hergestellten Telefon. Ja. Ich bin froh, dass wir keine Kommentare haben in dieser Stelle. Jetzt sehe ich ja, es ist ja wirklich auch nur das Nexus S, nicht mal das Original Nexus, sondern wirklich so dieses aktuelle, geupdatete Nexus. Das alte Nexus, das wird doch schon lange nicht mehr gepflegt. Also Google nimmt jetzt Synchronisationsfeatures aus ihren Telefonen rein, because it's open. Das ist so ein Update. Free. Das ist so ein Update, das nimmt dir ein Feature. Ja, aber es ist nur zu deinem Besten natürlich, weil irgendwie Facebook falsche APIs benutzt und die sollen doch andere APIs benutzen, wie alle anderen auch. Aha. Oder so. Ja, genau. Also we believe it is very important that users are able to control their data. Oh ja, es ist überhaupt, ich finde es so schön und es gibt mir so ein warmes, fuzzy Feeling, wie Google sich um die Menschen sorgt. Ja. Und das hilft irgendwie gar nichts, dass, dass der große Obermacker King of Creepy jetzt ein bisschen weiter zurückgetreten ist. Es ist trotzdem noch echt King of noch, Creepy. Ja. Ja komm, der Schmidt war schon auch, ja, der, ja, hat der, schon so, der hat seine Momente gehabt. Also der das ist echt das, creepy. Boah, ja. Ja, da kann man schon Albträume bekommen. Und ja, aber das ist passiert und ja, keine Ahnung, was da jetzt dann noch weiter blüht. Aber ich finde es ganz nett. Ja, weil wenn es um Werbung geht, weißt du, da wird dann eben auch mit harten Bandagen gekämpft, weil das ist nämlich das Einzige, was Google echt interessiert. Ja. Und der Rest ist ihnen eigentlich ziemlich egal. Ja, so sieht's aus. Das ist auch das, womit sie ihre Kohle machen. Ja, genau. Nach wie vor. Nur. Ja. Ja, aber so Phones und Features, die dann nicht mehr gehen und so. Ja. Gut, dass Nokia sich nicht mit Google eingelassen hat. Was? Genau, das ist ja dann auch. Sie haben das richtige Pferd gesetzt, definitiv. Genau, ja. Genau. Da müssen wir mal Samsung fragen. So, es gab nämlich so ein Windows Phone 7 Update. Grandioses. Und das ist entweder bei Schritt 7 hängen geblieben oder hat deine Firmware geschrottet. Oder es ging auch. Schritt 7 von 10. Schritt 7 von 10. Also schon ziemlich weit gekommen, ja, muss man schon auch sagen. Ja, also da habe ich mir auch wieder kurzzeitig gedacht, so Abzüge in der B-Note, aber 7 von 10 so, ist schon... So. Aber so angenehm ich Windows Phone 7 ja eigentlich so finde von dem, was sie da so geleistet haben für Microsoft-Verhältnisse, dann wieder Schrittzähler bei Updates, finde ich, ist schon wieder so typisch Microsoft, dass ich mir denke, ja, also was interessiert mich das so? Update und dann passiert's oder nicht? Ich brauche doch da nicht wieder Zwischenschritte und Progress. Also ich muss sagen, ich bin zwar von Microsoft so einiges gewohnt, aber das hat mich dann doch überrascht. Tja. Ich meine, eigentlich ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich meine, was ich ja sehr interessant finde an Windows Phone 7, ist, dass sie dann tatsächlich so, wie nennt man das, klug? Na, ich weiß nicht, also zumindest haben sie es ja geschafft, einzusehen, dass es ein Problem ist, dass man so eine vielfältige Hardware hat, die sich in 1000 Specs unterscheidet und dass sie, obwohl sie ein Lizenzmodell fahren, dann eben sagen, aber ihr dürft euch alle nicht mehr unterscheiden, ihr seid alle meine Klone und bitte baut jetzt alle dasselbe Telefon mit einem anderen Coverfarbe auf dem Rücken. Ja. So, wo ja auch Nokia, glaube ich, seine große Chance sieht, weil bei verschiedenen Covern auf dem Rücken, da haben sie Know-how, da wissen sie einfach Bescheid, da steht Asien einfach hinten an. So. Und ich dachte ja, sie gehen jetzt auch so weit, dass sie vielleicht auch solche Updates, ja, dass sie sich das auch abgucken und sagen so, jetzt haben wir jetzt auch mal so eine klare, definierte Hardware, dann könnten wir ja auch mal so die Updates zum Laufen bekommen. Aber das scheinen sich dann die Geräte doch zu sehr zu unterscheiden. Ja. Wahrscheinlich haben sie das Samsung-Bit übersehen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Schwierig. Also es ist schon lange her, dass wir bei Microsoft über so Sachen gelacht haben. Ich meine, früher so Windows 95 Bluescreen in der Präsentation und sowas, da haben sie ja auch so diese Probleme eigentlich mit der unterschiedlichen Hardware gehabt und mit der Qualitätssicherung, aber eigentlich inzwischen sind so diese katastrophalen Teile, hatten sie relativ gut im Griff. Verlinkst du jetzt bitte diesen großartigen Apple-Werbespot mit der Präsentation? Ich weiß jetzt gar nicht, welchen du meinst. Da gibt es so einen Typen, der versucht, seine Präsentation am Laufen zu kriegen, aber es geht nicht. Und dann irgendwie, the presentation should be running, lalala. Auf ganz alten Zeiten, wo sie sich dann so aus dem Publikum melden mit irgendwie try editing auto-exec.but. Okay, ja, den finde ich, glaube ich. No, go to config.sys. Ja, blieb. Ja. Nee, lustig. Ja, lustig. Und aber Windows Phone 7, ich meine, was bitte ist denn die Tablet-Strategie von den Jungs? Keine. Gibt es dann keine? Es gibt ja jetzt Android und WebOS, dann warten sie erstmal noch. Ich meine, sie haben ja die Tablet-Strategie gehabt, wie wir in der Uni noch waren. Das war halt so, mach mal einen Stift dazu. Kein Computing. Genau, das war noch ein Thema, was ich euch auf die Liste setzen wollte. Das WebOS. Ja, gut, dann ist es auf der Liste. Ja. Aber ansonsten macht Microsoft in die Richtung nicht. Also sie machen ein bisschen Unterstützung für diese Gorilla Glass-Geschichte, also für Stift und Finger, aber nicht für Tablets, sondern halt für PCs, also für Notebooks, dass sie halt diese Sachen unterstützen. Was ich ganz spannend fand, war eigentlich so ein Double-Screen-Ding, so als nettes Gerät, so dass unten ein Screen ist, oben ein Screen und ab und zu unten Tastatur. Das kommt noch ein bisschen in die Richtung, aber so Microsoft selber pusht da wenig, also Surface machen sie noch. Du meinst dieses Auffaltbuch, was sie da schon mal haben wollten? Da nee, nicht das Auffaltbuch, sondern sie hatten auf jetzt der... Jetzt drehen sie es einmal um und nennen es Laptop. Sie hatten auf der CES so ein Ding, das einfach auf beiden Seiten Screens hatte. So. Dieses Auffalldings, das war ja Courier oder so. Ja, ja, ja, so yet another Concept. Nee, das war ein Konzept, das nicht. Aber der Surface, glaube ich, kommt schon. Und vielleicht kommen sie von Surface dann wieder kleiner irgendwann mal. Aber Surface ist doch auch nur Windows 7, oder nicht? Ja, ja. Also es gibt wenig spezialisierte Geschichten. Die warten, bis man genug Strom da drin hat. Und vielleicht durch die ARM-Basiertheit ihres Windows 7 denken sie, machen sie es einfach so dann demnächst. Ich weiß nicht. Das hat doch keine Chance. Ja. Aber sie glauben das offensichtlich. Also ich weiß nicht, ob sie sich nur noch nicht trauen, was anzukündigen. Ich meine, das war ja bei ihnen noch nie so, dass sie sich jetzt nicht getraut hätten, irgendwas anzukündigen, was vielleicht irgendwann mal in der Zukunft kommt. Ja, sie haben natürlich aber einfach letztes Jahr diese Slate-Ankündigung gemacht und haben halt, sind dann auf die Schnauze geflogen erstmal. Meinst du, jetzt haben sie sich die Nase so blutig geschlagen, dass es auch tatsächlich mal... Ich denke, sie sitzen das ein bisschen aus und kommen später nochmal mit irgendwas. Und außerdem wartet Microsoft ja traditionell eh immer bis zur nächsten CES, um irgendwas anzukündigen. Für die übernächste CES. Ja. Ja. Dann schon lieber WebOS. Also ich habe ja euren letzten Podcast gehört, wo ihr euch hier irgendwie so über WebOS ausgelassen habt. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt über eure doch sehr pessimistischen Blickwinkel. Zu WebOS. Du hast Hoffnung. Also ich will jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass das alles ein Riesenerfolg wird, weil das, also die Möglichkeit von Fail ist gegeben, sagen wir es mal so. Aber ich finde, dass zumindest die Chance besteht, dass das schon Bedeutung hat bei HP. Also ich weiß nicht, was das bedeutet, dass es Bedeutung hat bei HP, aber versus, es hat keine Bedeutung in einem Unternehmen und wird sozusagen links liegen gelassen. Denn sie haben ja angekündigt, dass sie WebOS nicht nur auf diesen Tablets rausbringen wollen und halt auf den Prees, den Telefonen wie bisher, sondern sie haben halt auch ihre Drucker und sie haben auch ihre PCs genannt. Hm. Und das fand ich halt dahingehend sehr interessant, weil ich habe dann mal so auf die Webseite geguckt, sie haben ja tatsächlich so PCs, jetzt wo du das gerade nämlich gesagt hast, so mit diesem Touch-Kram, sie haben ja so PCs, die im Prinzip so iMacs sind, die auf dem Boden liegen. Mhm. Also so Tastatur schon noch da und der Bildschirm ist aber so mega flach und ist dann aber auch mit Touch. Das heißt, sie haben sozusagen den Bildschirm so weit nach unten gelegt, dass es auch sinnvoll ist, da drauf rumzutouchen. Mhm. Das heißt, sie haben so beides. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das die Geräte sind, die sie so im Sinn haben. Aber es könnte durchaus sein, dass sie eben so the network is the computer mäßig eben diese Web-Terminals stärker im Fokus haben, die ja durchaus in so Business-Intranets schon eine Rolle spielen. Ja, also ja. Es gibt einfach viele Anwendungen, wo tatsächlich eigentlich nur noch Webbrowser verwendet werden, wo dann die Software auf dem Intranet-Server läuft, die dann halt benutzt wird. Und sowas würde natürlich mit WebOS wunderbar gehen. Ohne dass du jetzt so einen Internet Explorer oder so ein Windows noch drumherum brauchst, wo sie sich halt einfach mal ganz klar Geld sparen. Das heißt, es ist schon eine Strategie, die aufgehen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man in diesem Tablettmarkt durchaus noch mit Qualität was platzieren kann. Und im Gegensatz zu diesen Android-Ankündigungen, die bisher alle wirr waren beim Dafürhalten, ja. Meine Hauptangst ist halt, dass Qualität alleine halt immer nicht zieht. Also zumindest in meiner Erfahrung. Aber keine Qualität alleine zieht auch nicht. Ja, ja, aber ich denke, dass sie halt auf der wirklichen Tablet-Schiene so gegen das iPad nicht viel Markt wirklich auf die Reihe kriegen. Wenn sie es am Leben halten und vielleicht irgendwelche Konsolen und in andere Segmente gehen, ja. Dann könnte ich mir das gut vorstellen, aber da braucht sie ja nicht unbedingt WebOS. Ja, da ist WebOS für sie halt eine billigere Technologie oder eine angenehmere Technologie, um das zu machen, aber auch nicht mit dem vollen Interface dann. Ja, sondern was sollen sie sonst nehmen bisschen außer WebOS? Drunter. Meine Frage ist dann, ob das WebOS, so wie es spannend bleibt, als Konkurrenz zum iPad von dem Feature-Umfang und von dem, was man denn so für den End-User dann auch wirklich da haben will, ob das weiterentwickelt wird auf Dauer. Ja, ich glaube nicht, dass es nicht für Drucker und für so Appliances und so weiter die Nische findet, aber ob es wirklich in der Form, wie es jetzt erstellt wurde, ein langes Leben hat. Das ist das, was ich glaube. Ich glaube, du hast recht, dass das eine ganz sinnvolle Strategie ist, die HP da verfolgt und dass die dazu führen kann, dass WebOS als solches überlebt. Ich habe halt Sorgen, weil ich denke, WebOS ist jetzt nicht was tief in der Firmenkultur von HP verwurzelt ist als Technologie. Das stimmt. Und wenn es halt, wenn diese Strategie nicht gleich aufgeht, ja, oder zuerst mal nicht aufgeht, dann kann es halt schnell passieren, dass mal der Kopf abgeschlagen wird, wie das halt mal so gemacht wird bei so einem Technologieunternehmen, und da ein neuer Kopf rangetransplantiert wird, ein neuer CEO installiert wird, ein neuer CTO, was auch immer. Und der sagt, ja, was soll dieser WebOS-Kram hier eigentlich, wir machen jetzt wo? Klar, das kann natürlich passieren, und das ist das, was ich überhaupt nicht ausschließen kann. Aber sagen wir mal, dass es sein könnte, meine, mit dieser ganzen WebOS-Infiltration sind ja extrem viel ehemalige Apple-Mitarbeiter auch bei HP gelandet. Das muss man schon mal im Hintergrund haben. Und allen voran dieser Rubinstein. Und blöd ist der nicht. Ja? Nee. Das hat sich allein schon daran gezeigt, dass sie dieses Teil überhaupt auf den Markt gebracht haben. Und das ist wirklich das einzige System, wo ich sagen würde, das ist das einzige, was überhaupt eine Chance hat, in seinem Appeal mitzuhalten mit Apple. Aber ich will es jetzt gar nicht so sehr gegen das iPad stellen, sondern ich erwarte ohnehin einen riesigen Tablet-Markt, in dem es schon eine Nische von, es muss nicht immer Apple sein, gibt. Der mag noch sehr klein sein, aber der wird insgesamt so groß sein, dass natürlich HP ein unglaubliches Interesse hat, um überhaupt als PC-Hersteller, oder sagen wir mal, wie soll man denn das jetzt nennen? Ist ein Tablet auch ein PC? Ja, also so persönliche Computer, das ist eigentlich so ihre Domäne. Da sind sie derzeit riesig groß, und ihnen ist irgendwie klar geworden, dass sie mit Microsoft so einen Klotz am Bein haben, dass es da einfach nicht vorwärts geht. Das hat diese ganze Vista-Geschichte gezeigt. Und ich glaube, das wird auch die nächste Windows 8-Transition zeigen, die wahrscheinlich nicht im Ansatz so schnell vorangehen wird wie mit Windows 7, weil Windows 7 war jetzt einfach mal überfällig seit 10 Jahren, und der nächste Migrationsschritt, da werden alle nochmal so richtig schön lange warten. Ja? Oh, jetzt haben wir aber gerade mal unser Windows 7 eingerichtet, lalala. Und wenn HP das begreift und wenn sie klug genug sind, dass sie ihre Kohle auf dieses Team werfen und sagen, wir lassen euch jetzt einfach mal 5 Jahre lang einfach mal machen. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich die Entscheidung. Wenn sie das bringen, dann denke ich, dann werden sie auch so diese Erfolgssenke, die ihnen sicherlich mindestens 2011 noch bevorsteht, überbrücken können, theoretisch vielleicht. Absolut einverstanden. Es hängt aber meines Erachtens eben davon ab, wie lang der Atem von HP ist dahingehend. Und ich schätze den halt jetzt, also ich habe die, ich habe die Befürchtung, dass der Atem halt nicht so lang genug ist an der Stelle. Ja. Und von meiner Seite her gleichzeitig auch die Geschichte, dem Pre habe ich ja auch so herbeigesehnt als endlich mal ernstzunehmende Konkurrenz, und der hat ja nichts an Markt bekommen, leider. Ja, also der ist aber halt auch nur auf Sprint, oder? War der dann noch auf anderen Netzen? Aber das ist so, war eigentlich, also auch technisch ja auch schon gut eigentlich für die Verhältnisse, was da so alles gibt, und irgendwie hat nicht gelangt. Und ich glaube auch, dass jetzt so der Pre jetzt auch und der wir nicht so durchziehen, ja, da sind die anderen schon spannender inzwischen. Ja, und dann hast du halt nur noch das Tablet eigentlich, wo WebOS wirklich stark wäre technisch, und da ist halt die Frage, okay, geht da genug oder geht da nicht genug? Wenn das Tablet genug geht und der Markt weiterhin sich so in der Größenordnung zeigt, wie es iPad jetzt vorgelegt hat, dann ja, und dann ist es auch für HP ein gutes Companion-Produkt zu den normalen Computern, so, dass sie auch so ein eigenes Tablet da haben. WebOS ist einfach der Contender für Android. Ja. Also die beiden werden sich um sozusagen die Brosamen schlagen müssen. Aber da noch. Android hat den Atem. Das ist, glaube ich, dann die Antwort, die ich dir dazu gebe. Android hat den Atem. Google wird da nicht aufhören. Ja, und HP wird vielleicht irgendwann mal sagen, fuck it, Android. Was sei denn, Google wird irgendwann mal gezwungen, Geld zu verdienen mit dem, was sie tun. Ja? Wieso? Könnte ja auch mal sein. Naja, tun sie ja nicht. Eben. Ja, aber das kostet sie ja noch Geld, dieses Android. Android, gutes Stichwort. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema weiter. Ja, ich würde ja drücken, aber ich kann es auch als Einzelnen drücken. WebOS hat das auch. Ja. Und da bin ich so in mir zusammengesunken und dachte mir so, oh, Leute, warum? Wir sind eh schon so schnell, deswegen nehmen wir Flash noch dazu. Das ist so dumm. Da fällt mir gar nichts zu ein. Ja. Ja, wir sollten mal sagen, was es geht, oder? Nee, wir haben ja extra von Tim den Auftrag bekommen, dass wir um den Brei reden müssen, bevor wir sagen, um was es geht. Was? Haben wir dich falsch verstanden? Nein. Ja. Das würden wir nie tun. Ich verstehe dich immer falsch. Das Zoom, spricht man das jetzt? Zoom, hat das irgendjemand mal recherchiert? Xom. Ich bin immer noch Baumarkt? Cross-Zoom bin ich immer noch für. Aber ja, dieses tolle Android-Tablet von Motorola. Von Motorola, das mit Flash kommen sollte, kommt jetzt erstmal doch ohne Flash. Ja, weil ist noch nicht fertig. Immer noch nicht. Kommt, aber ich meine, das Schöne ist, es kommt bald, glaube ich, war die Ansage. Also war so in der Pressemitteilung von, war dann so, das Schöne ist, wir müssen nicht mehr lange warten. Genau, also das Xoom kommt auch bald und Flash kommt dann bald, wenn. Ja. Aber das kann doch gar nicht sein. Grimm hat doch seit ewigen Zeiten ihre Marktführerschaft, ihre theoretische, bereits verkündet. Mhm. Mit einem System, dessen ganzes GUI auf Flash basiert. Ja, natürlich. Oh Gott, Leute. Ich meine, noch suffisanteres nebenbei Bit dazu ist ja, dass die Webseite von Motorola, die das Xoom ankündigt, so in Flash ist. Das heißt, man kann auf dem Xoom nicht mehr die eigenen Specs nachlesen dann mehr. Das also ist schon. Ganz großes Kino ist das. Da machst du hier Musik? Ja, aus Versehen. Zack, zack, zack. Weil ich bin hier in 1984. Man lernt ja das von Motorola, dass man. Ach ja, dieses. Das haben wir den Apple 1984-Spot gemacht für Xoom. Mal wieder. Oh, die sind echt so schlecht. Das fällt mir echt gar nichts mehr zu ein. Ne? Ja. Ja. Die wesentlichen Sachen haben wir auch gesagt. Flash. Gut, dann haben wir es soweit mit den Neuigkeiten für diese Woche. Ja, genug gelacht. Genug gelacht. Jetzt wird es ernst. Erstes Thema: Internet Enquete. Da ist ja so einiges passiert in der letzten Woche. Und davor. Es geht um die Beteiligung der Bürger an der Enquete. Ja. So der 18. Sachverständige, wie das in der dann immer gern genannt wird, ist dann der Bürger quasi, der sich beteiligen soll an den Entschlüssen, die da gefasst werden. Und da hat man sich als System oder da, die Sachverständigen hatten sich auf ein System geeinigt namens Autocracy. Das unterstützen soll. Ja, das macht wohl so ein bisschen Liquid Feedback und auch ein bisschen direkte direkter Parlamentarismus sind da auch Konzepte mit drin verwurstet. Und das ist so ein System, mit dem man halt da abstimmen und mitdiskutieren, was nicht alles kann, das quasi dafür gedacht ist, so einen politischen Prozess crowd zu sourcen. Wie man so schön sagt. Und dann hieß es zuerst von der Internet-Enquete, irgendwie von der Kommission für Internet und ich habe vergessen, wie genau die heißt, hieß es, ja, das würden wir gerne machen, aber das ist alles viel zu teuer. Ja, das kostet irgendwie 80.000 Euro oder so und das kann sich ja keiner leisten und dann ist ja nicht mehr klar, ob da jemand mitmacht und das wollen wir nicht, so viel Geld wollen wir nicht ausgeben. Wie sie sich diese Zahl ausgedacht haben, ist mir ein Rätsel. Ja, frage ich mich auch. Und dann hat der CCC jetzt vor kurzem gesagt, so ja, wenn ihr da das Geld nicht für habt, sponsern wir euch gerne. Natürlich dann in der Presse durchaus für ein Halali gesorgt hat, so der CCC sponsert im Bundestag. Ja, ja. Und jetzt wurde eben in der letzten Woche da nochmal drüber diskutiert in der Enquete. Da gab es dann eben den Antrag von den Sachverständigen, über den abgestimmt wurde, wo dann eben explizit drin stand, wir wollen eben dieses Beteiligungssystem auf Basis von Autocracy. Die CDU und die FDP, die waren jetzt da nicht so unbedingt ganz dafür. Die wollten lieber einen Antrag, wo dann drin stand, ja, wir wollen irgendwie so Systeme. So, mal, muss man mal gucken, was man da installiert, müssen wir mal offen halten, wir wollen es jetzt da noch nicht festlegen und das wäre irgendwie auch nicht gut, wenn wir uns da jetzt schon festlegen, weil am Ende ist das nicht das Richtige. Ja, also wurde dann diskutiert, ob man das so machen kann. Wenn man sich die Sitzung anhört, ist das auch sehr chaotisch gelaufen. Da wird dann irgendwie darüber abgestimmt, in welcher Reihenfolge über was abgestimmt wird. Und so und die Metaebenen schlagen sich quasi so gegenseitig ins Gesicht ist suboptimal gelaufen. Die Sachverständigen haben sich dann auch nicht so wirklich, also Padelun hat dann einen Kompromissvorschlag reingereicht, der dann nicht mehr ganz auf insgesamt, also der dann dazu geführt hat, dass sie sich ein bisschen gestritten haben, so zumindest nach außen hin wirkte das so. Und alles schwierig und jetzt ist es halt irgendwie alles seltsam. Also ist jetzt mehr oder weniger der Kompromiss halt verabschiedet, der jetzt sich nicht auf Autocracy festlegt und man ist jetzt nicht wirklich weiter und das ist alles ein bisschen verzögert und ja. Also man kann es einfach kurz zusammenfassen, das Establishment wünscht keine Beteiligung, weil das ist ihnen zu unsicher. Ja. Das ist ja auch so das Gerücht, das dann von der Financial Times gestreut wurde, dass man das einfach nicht will, dass da ein Präzedenzfall geschaffen wird. Dass ja, wo kommen denn Bürger, wenn wir die Bürger an ihrem eigenen Staat beteiligen? Genau, ja. Genau. Also alles wie es ist. Es wird viel geredet und es passiert wenig. Und eigentlich muss man so ein System mal so parallel aufsetzen. Und ich denke, das wird jetzt wahrscheinlich auch passieren. Wenn da nichts zur Sache kommt, dann wird sich einfach so ein Apo bilden. Ja. Apokrasie. Naja, Apokrasie, genau. .org vielleicht registriert irgendjemand und installiert es dahin. Lustige Randgeschichte, die FDP hat dann irgendwie auch drüber geblockt, dass das jetzt alles toll ist und dass der 18. Sachverständige noch lebt und hat jetzt auf demokratie.de angekündigt, dass sie da eine Autocracy-Installation machen wollen. So die FDP. Inoffiziell. Ja, ja. Hier entsteht ein Bürger. Die FDP hält demokratie.de. Ja, ja. Hier. Und das Tolle ist eben, hier entsteht ein Internetportal auf demokratie.de. Da kann man wirklich nur. Da Jimmy man nur, Schulz. Ja, ja. Unser Abgeordneter hier aus München. Oh Gott. Ja. Da fehlt aber noch dieses Bauarbeiter-GIF. Ja, ja. Da kann man wirklich nur daneben stehen und langsam klatschen. Ne? Das ist echt super. Genau. Ja. Alles schlimm. Es wird nicht besser. Dann habe ich noch so zwei kleine Randnotizen hier. Der Bundestag hat beschlossen, das Bundesministerium für Information soll ein Cyberabwehrzentrum basteln. Es ging diesen bösen Cyber. Ja, das BMI macht jetzt Cyberterrorabwehr. Ja, also ich habe mir das PDF mal so ein bisschen durchgelesen, dass sie da irgendwie ins Netz geblasen haben zu, was auch nicht einfach zu finden war, weil irgendwie alle wieder nur diese DPA-Meldung abgeschrieben haben. Und da steht da auch nichts drin, was bedeuten würde. Ja? Da steht irgendwie hinten wird erklärt, was der Cyberraum ist. Ja? Und der Cyberraum. Cyberraum, ja. Ah. Da ist irgendwie so die Netze, die uns unseren Alltag miteinander verbinden und so. Und dann Cyberterror und Cyberabwehr wird alles definiert. Sehr schwammig. Und deshalb ist der nicht rechtsfrei? Ja, ja, ja, genau. Und es muss Rechtssicherheit geschaffen werden im Cyberraum und so. Cyberraum. Und das ist irgendwie, da steht nicht drin, was die machen sollen. Es soll darauf reagiert werden, wenn wieder sowas wie Stuxnet passiert. So. Regierungen, die tun was. Genau, genau. Also vielleicht verhindern sie das nächste Stuxnet. Ich keine Ahnung, vielleicht schreiben sie es auch. Ich blicke da nicht durch. Wenn mir das jemand erklären kann, bitte gerne Zuschrift. Ja, und dann noch so als letztes Thema Entwicklung in Sachen WikiLeaks und besser gesagt in Sachen Assange. Da gibt es jetzt heute die Entscheidung, dass er wohl überliefert werden darf nach Schweden. Seine Anwälte haben aber schon mit angekündigt, dass sie dagegen eine Berufung einlegen. Sprich, das wird jetzt nochmal dauern, bis er dann nach Schweden kommt. Und wenn er dann in Schweden ist und da den Prozess verlieren sollte, dann kann er da wieder vor das höchste Gericht. Und wenn er da verliert, dann kann er vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sprich, das wird uns noch ein Jahr beschäftigen, mindestens. Wir bauen uns einen Märtyrer. Ja. Du. Tada. Schön. Tja. Ja. Ja. Aber er kann nicht raus aus England, ne? Der sitzt da fest. Ja, er hat so ein lustiges Fesseldings am Bein. Hm. Aber, ja. Naja. Ich finde das jetzt auch okay, dass man so nach Schweden irgendwie, wenn da irgendwie ein Gerichtsverfahren läuft, Schweden ist schon auch ein Rechtsstaat. Ja, also. Okay. Würde man hoffen. Ja, ja, sollte man hoffen. Ja. Dass da kein. Hatte bisher zumindest einen ganz guten Ruf. Ich weiß nicht, wie weit sie den verdienen. Wird sich zeigen, ja. Also erstmal wird da jetzt noch weiter dran elaboriert, ob er jetzt überhaupt dahin geht oder nicht. Tja. Ja. Aber wer will, ja, das ist alles. Es zieht sich. Bedrückend. Aber dann auch genug bedrückt für heute. Und wir kommen zu wir beantworten lustige Fragen und von unseren Hörern. Und dann spiele ich gleich einfach mal so den ersten. Mach mal. Hallo Fanboys, hier ist Sascha aus Altenstadt. Im Moment drehen alle Browncoats ja ein bisschen am Rad und versuchen Geld zu sammeln, damit Nathan Fillion Firefly kaufen kann. Und wollen das Ganze über das von euch schon erwähnte Kickstarter versuchen einzusammeln. Was haltet ihr von Firefly und denkt ihr, es gibt eine Chance, wirklich Firefly nochmal zum Leben zu bringen? Okay, danke, macht weiter mit eurem Podcast. Der Timmy guckt jetzt. Was ist Firefly? Genau. Ich wollte gerade fragen, so hast du. Browncoats ist dir kein Begriff, Firefly dann auch nicht. Browncoats. Braune Mäntel. Das ist so wie Redshirts, so ungefähr, aber nur anderes Universum. Firefly ist eine Science-Fiction-Serie, die. Ah, lief die. Genau. Ja, die und auch ein sehr guter Science-Fiction-Film, der Serenity heißt. Ja, aber es gibt eben nur 13 Folgen von dieser Serie. Und auf der ganzen Welt gibt es viele, viele arme, kleine Nerds, die sagen, das ist zu wenig. Und die nennen sich selbst Browncoats, ja, so nach den braunen Mänteln, die da eben auch getragen werden in dieser Science-Fiction-Serie. Haben auch Conventions in der Größenordnung von Star Trek-Conventions? Ja, natürlich. Ja. Nerds, die irgendwie Science-Fiction machen, gibt es Conventions. Ist ja, versteht sich von selbst. Gibt auch eine tolle Doku über die Browncoats, kann man sich auch kaufen. Ja. Da ist jetzt eben vor kurzem, hat dieser Hauptdarsteller von dieser Serie gesagt, wenn er denn 300 Millionen Dollar hätte, dann würde er die kaufen. So. Also in der Lotterie gewinnen, genau. War die Aussage eigentlich. Also er hat nicht gesagt, wenn mir jetzt jemand 300 Millionen Dollar geben würde. Ja, also er hat so einen Scherz gemacht, so wenn ich 300 Millionen im Lotto gewinne, dann kaufe ich die Science-Fiction-Serie und drehe die weiter. Und das war im Kontext eines Interviews, wo es darum ging, ob diese Serie vielleicht wieder von Fox aufgegriffen wird und vielleicht weitergeführt werden würde in irgendeiner Form. Und da hat er gemeint, er traut dem Braten nicht so, wenn, dann würde ich es, also er würde gerne eher selber das machen und im Internet dann veröffentlichen. Ja. Wie das Internet so ist, man versteht wenig Spaß, aber dafür ist man viele. Ja? Deswegen wurde dann gleich natürlich die Webseite gegründet, Help Nathan by Firefly. Ja? Und die sammeln jetzt 300 Millionen Euro ein, damit sich Nathan Fillion da die Serie kaufen soll, kann. Da gibt es irgendwie eine Facebook-Gruppe, die jetzt schon... Das ist der Regisseur oder Nathan was? Nathan Fillion ist der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller, nicht so, der Regisseur. Joss Whedon wäre der Regisseur. Man verzeih mir meine... Ja, ja, okay, also alles nicht so schlimm. Ja. Da gibt es eine Facebook-Gruppe jetzt, die pro Sekunde 10.000 neue Mitglieder hat und irgendwie eine Webseite und ein Kickstarter-Projekt wohl auch, wo dann irgendwie Geld gesammelt werden soll. Ich halte es für eine schöne Geste, ich halte es aber nicht für Erfolgsversprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. 300 Millionen? 300 Millionen ist ein bisschen arg Dollar. Viel. Ja, ja. Aber das war halt eine Ansage wegen, wenn er im Lotto gewinnt, da hat sich eine Zahl aus dem Arsch gezogen. Also ich weiß nicht, welche Zahl da relevant wäre wirklich. An sich muss ich aber sagen, so eine praktisch Fan finanzierte Weiterführung von so einer Serie und die einige publizieren. Gibt's also einige, die das erfolgreich gemacht haben. Ja, auch erfolgreich. Ich versuche mich gerade an den Namen zu erinnern. Holgi hat das bei NSFW aufgebracht. Ich vergesse immer wieder, wie die heißt, weil ich mir das noch nicht wirklich... Pioneer One. Genau. Ja. Ist jetzt aber keine IP, die gekauft wurde, sondern einfach was passiert. So. Klar, ja gut, aber es ist sozusagen auch dieses Modell mit Crowdfunded Serien und so. Ich denke schon, also das Crowdfunding ist gerade im Filmbereich wirklich ein heißes Thema. Ich habe halt meine Zweifel, dass sich jetzt Fox da die Rechte an Firefly abkaufen lässt. Ach so, ja, die hätte ich auch. Ja. Also das mal, wenn so viel dann geboten wird, tatsächlich, dann legen sie sich vielleicht selber schon wieder auf, aber das wäre dann sozusagen ja auch ein wünschenswerter Effekt. Also ich finde das alles schöne Liebesmühe, aber irgendwie wohl auch vergebene Liebesmühe wahrscheinlich. Ja. Ich frage mich gerade, ob man die Hysterie nicht nutzen sollte und sagen, ja, macht! Also je mehr Leute sich irgendwie da so aufmucken, vielleicht funktioniert es ja einfach auch. Probieren. Ich meine, das ist bei diesen Crowdfunding-Modellen, wo es erst greift, wenn man diese Kohle zusammen hat, ich meine, da kann man ja so viel plätschern, wie man will. Ne? Wie man kann. Kann, ja. Wenn er erst will, ob man es kann, das zeigt sich dann so eine Woche vorher. Ja. Also an sich fände ich spannend, wenn das mehr Ernsthaftigkeit dann bekommt. Also das ist jetzt einfach nur so eine Schnellgeburt irgendwo hin. Ja. Aber wenn ich jetzt ernsthaft wirklich so im Vorab für eine weitere Staffel zahlen könnte, würde ich machen. Also hätte ich auch für andere, also hätte so direkt Marketinggeschichte hätte ich auch für andere Projekte. Also gerade bei Joss Whedon, ja, der Regisseur, dem wird alles immer abgesetzt, so nach der ersten oder zweiten Staffel, bis auf seinen ersten Erfolg. Und er hat eigentlich eine große Fanbase. Und da wundert mich eh, warum er nicht so den Weg geht, den auch, wie hieß es denn, auf Sci-Fi läuft, mit der aus Stargate. Oh, dammit. Ach ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß aber auch nicht, wie es heißt. Dammit, peinlich. Auf alle Fälle eine Serie, die wieder im Netz gestartet hat und praktisch low-budget produzierte Webisoden gemacht hat, aber schon volle Folgen, aber halt so von der Grafik her, von der CG her ein bisschen luscher, aber halt so die Geschichte erzählt und die wurde halt danach aufgegriffen und dann wirklich voll produziert fürs Fernsehen. Und finde ich ein schönes Modell. Ja, also ich fände es sogar schöner, wenn es gar nicht mal fürs Fernsehen mehr produziert werden müsste, sondern nur direkt vertrieben werden könnte. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Crowdfunding ist toll. Ja, d'accord. Da wird noch so einiges gehen. Ja, bleibt zu hoffen. Ob es jetzt Firefly ist, bin ich skeptisch, aber ruhig mitmachen, schadet nichts. Ja. Gut, dann kommen wir zum zweiten Hörerkommentar, wenn ich hier drücke. Hallo Fanboys, hier ist der Christian aus Trier. Erstmal ein Riesenlob für euren Podcast. Ich finde wirklich toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Sehr schöner Themenmix, weiter so. Ich komme aber auch wegen einer Frage zu euch. Die betrifft meine Mac-Installation. Seit dem Update auf 10.6 ist irgendwie alles sehr, sehr langsam geworden. Ich habe ständig Beach Boys. Das Dateisystem reagiert langsam. Daraufhin habe ich dann halt im Disk Utility nachgeguckt und das erzählt mir von jede Menge Zugriffsrechte-Fehlern und auch Disk-Fehlern auf dem Macintosh AD. So, das Ganze habe ich dann erstmal repariert. Das Problem ist, nach einem Reboot sind die ganzen Probleme wieder da. Ich schließe da so auf Kernel-Extensions oder Startup-Items, kenne mich da aber nicht großartig weiter mit aus. Deswegen frage ich euch halt als Mac-Spezialisten mal, ob ihr euch da vorstellen könntet, was da schief läuft und wie man das beheben könnte. Ich bin wirklich dankbar für jede Hilfe und ich denke, ihr könnt damit auch noch ein paar anderen Hörern weiterhelfen. Und ansonsten nochmal großes Lob, weiter so und viel Erfolg. Ja, danke erstmal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit Kernel-Extensions und Startup-Items, ob es damit getan ist. Das hört sich schon ein bisschen File-System-Errors. Hört sich jetzt eher nach einer kaputten Platte an für mich. Ja, für mich auch. Also ich würde auch erstmal so sicherstellen, dass es nicht die Platte ist und die austauschen. Und je nachdem, wie alt das Gerät ist, so Platten haben relativ lange Garantie. Das glaubt man immer gar nicht. Oder falls du noch eine andere große Platte hast, erstmal das ganze System externalisieren, sozusagen komplett mit Carbon Copy Cloner oder ähnlichen Tools rüber kopieren und schauen, ob da dasselbe Verhalten auftritt, dann weiß man zumindest schon mal, ob es die Hardware ist oder nicht. Ja. Aber ich denke da, dass das Update auf 10.6 ist halt dann zeitlich koinzidenzial, aber nicht der eigentliche Grund, sondern man hat es halt neu installiert und auf einem anderen Bereich von der Platte vielleicht und der ist halt eher kaputt als der, wo es vorher war und dann ist halt irgendwie alles ein bisschen braun. Und es gibt halt schon noch die Geschichte, die bei 10.6 dazugekommen ist, also File System Compression fürs Betriebssystem. Das heißt wiederum, vielleicht ist es eben jetzt beim dann umkopiert, sonst irgendwie in einem anderen, hat es ein anderes Verhalten, ja, bei der durch das. Also das ist so das Einzige, was im Dateisystem verändert hat auf 10.6, dass es eben Filesystem Compression gibt und das auch für die Betriebssystem-Files genutzt wird. Dann ist eine Platte, die kaputt ist, vielleicht noch schlimmer als vorher. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber es klingt auf jeden Fall nach eher Plattendefekt. Ja. Also lieber mal Backup ist sowieso nie eine schlechte Idee. Ja. Man kann natürlich auch immer mal einen Safe-Boot machen. Aber an sich würde ich die Platte jetzt erstmal im Betrieb so schnell wie möglich backupen, weil ich wirklich Angst hätte, dass die Platte kaputt ist und dann je früher man das liest und wegschreibt, umso besser. Es wird nicht besser, wenn man öfter mal auf Reparieren drückt. Aber wenn man halt einen Safe-Boot, also mit Shift gehalten einen Neustart macht, dann läuft auch so komplett erstmal Reparatur-Action drüber. Und die hat bei mir auch schon ab und zu mal irgendwas gelöst, aber das fällt halt mehr unter dieses PRAM-Resetten, sonst irgendwas Voodoo-mäßiges machen. Ja, Mac-Esoterik. Wobei der Teil natürlich schon. Ja, das Safe-Boot, das ist schon, dass es FSCK drüber läuft auf die Platte, so während nichts anderes läuft, ist schon ein anderer Zustand. Wirft ein FSCK. Der Safe-Boot läuft erstmal ein FSCK drüber und dann kommt er hoch und dann sagt, also wenn Safe-Boot dann drin steht, dann hast du auch wirklich das. Genau, wirf mal ein FSCK an und danach schau im FSCK-Log nach, was das Ergebnis war. Wir drücken die Daumen. Ja, genau, das ist so eigentlich die Kernaussage bei Plattenproblemen. Ich hatte da schon meine, und ich bin sehr froh über meine SSDs, die haben nämlich alle überlebt, im Gegensatz zu Patricks. So. Ja, schönen Gruß an Patrick, den keiner kennt außer uns. Ich kenne ihn auch. Du kennst ihn auch, okay. Dann, ja, sind wir zu dritt. Mr. SSD ist doch, haben wir doch oft genug referenziert, wenn es um SSD geht. Ich link jetzt mal auf Patricks Twitter-Account an dieser Stelle. Genau. Ja, gut. Aber genug der Probleme. Wir haben noch ein bisschen Medienkonsumverhaltenshinweise an dieser Stelle. Nämlich, ich habe was gefunden im Internet von den Jungs, die da heißen Two-Player Productions. Die kennt man vielleicht, wenn man sich so in der Vergangenheit mal diese Doku über die Chiptune-Szene angeguckt hat von denen. Großartiges Teil. Die hieß Reformat the Planet. Und die machen auch diese Webfernsehen-Formate für Penny Arcade, die Gaming-Comic-Seite, die sie da so ein bisschen dokumentieren, wie die da ihre Comics zeichnen. Und die haben jetzt ein neues Dokumentarprojekt gestartet. Und das haben sie so gemacht, dass sie jetzt so einen kleinen Teaser mal gebaut haben in 20 Minuten und den jetzt auf Kickstarter hochgeladen haben und jetzt danach nach Geld fragen für eine Volllängenumsetzung dieses Projekts. Und es geht um, Minecraft. Minecraft! Habt ihr schon davon gehört? Was ist Minecraft? Was ist Minecraft? Minecraft ist so ein lustiges Freizeitprojekt von einem verrückten Schweden, der da mal gedacht hat, ich baue jetzt ein Computerspiel, dann einfach mal angefangen hat, eine relativ kubische Welt irgendwie zu entwerfen. Also es sind so sehr große Vierecke, also Quader oder Würfel, um genau zu sein, die diese Welt ausmachen und man kann dann irgendwie da rumlaufen, man kann Zeug abbauen, man kann Kohle irgendwie dann abbauen da und irgendwie mit anderen Dingen kombinieren und wieder Sachen bauen und nachts kommen Zombies und das ist alles so ein bisschen wirr. Das kann man sich so ein bisschen auch in dieser Doku dann angucken, die auch verlinken werden. Und der Witz an dem Ding ist halt, dass es über Nacht zum Erfolg geworden ist. Ja, also es ist irgendwie absurd, wie viele Leute sich das gekauft haben. Es ist jetzt irgendwie, im Januar hat er die 1 millionste Kopie verkauft von dem Spiel und es ist nach wie vor so, dass er jeden Tag 10.000 Lizenzen raushaut. Ich habe noch ein bisschen aus den 20 Minuten mal rausgeschnitten, um so einen kleinen Eindruck zu kriegen von der Firma, die er jetzt da mittlerweile aufgebaut hat. Und Firma ist da auch in Anführungszeichen zu sehen, glaube ich. Can you take this in? Sure. This is our fancy design. Here we go. Welcome. And here we are, the office space. We have a PC section and a Mac section. We're thinking about having sort of a Minecraft wallpaper here. So this is Jacob. He's one of the co-founders of Mojang. Over there we have Jeb. He's a game developer. Yeah, so over here we have Daniel Kaplan. He's the business developer. Exactly. And here is Notch. I'm sort of showing them around the office. And you are Notch. I am Notch. Yes. He's the reason why we're all here. Yes. I am God. Yes. That's right. I am not God. Did I say I'm God on camera? Yes, I think you did. Yes. Ja, also man muss sich das so vorstellen, das ist so eine Wohnung, die sie umfunktioniert haben zum Firmenbüro und die sitzen da alle hinter ihren Monitoren und es sieht so ein bisschen aus wie bei uns, bloß dass noch mehr Leute rumsitzen und total sympathisch, irgendwie draußen das Schild, von dem er sprach, irgendwie so ein Blatt Papier mit Filzer drauf geschrieben, irgendwie den Firmennamen, also alles sehr ad hoc und es geht sehr lustig zu und aber Riesenbusiness und die hauen da irgendwie Spiele raus ohne Ende und entwickeln eben da weiter, während die Leute schon noch spielen. Also es ist ja noch in Alpha, aber trotzdem irgendwie schon wahnsinnig viele Online-Spiele. Schon standreich geworden. Ja. Kostet nicht viel und kann man irgendwie, ich habe da auch mal gekauft und habe da ein bisschen so 2 Tage rein versenkt oder so. Was kostet das? 5 Euro, 5 Dollar, 5 Euro? Irgendwie, so, ich weiß es nicht auswendig, was es kostet. Ich glaube 5 waren es, oder? 10.000 pro Tag, 50.000 Euro pro Tag. Das ist eine amtliche Zahl. Ja. Da kann man sich auf jeden Fall schöne viele MacBook Airs von kaufen. Ja. Und aber wer diese Doku dann auch in voller Länge sehen will und nicht nur die 20 Minuten, die man sich jetzt im Netz angucken kann, der kann eben auf Kickstarter sagen, ist mir 5 Euro wert und kann dann eben dann einen Film über Minecraft auch gucken. Ja. Empfehlung. Empfehlung, weil die Reformat the Planet, wer es noch nicht gesehen hat, mal die DVD besorgen, ist ein großer. Kann man auch online jetzt mittlerweile umsonst gucken, glaube ich. Echt? Kann man wieder umsonst gucken? Also ja, es gab mal so eine kurze Phase, wo man es umsonst gucken konnte und jetzt wieder. Ich denke schon. Wenn, dann linke ich da mal hin. Ist auch eine riesengute Doku über die ganze Chiptunes-Szene da. Ja. Also von den Jungs will man mehr Dokus haben, so. Ja, also die können das. Ja. Ja. Definitiv. Jo. Ja. Dann eine Kategorie, die wir in letzter Zeit sträflich vernachlässigt haben. Der Flatter-Link der Woche. Ja. Und wenn ihr jetzt so viel Flatters angestaut habt und nicht wisst, wohin damit, dann gebt ihr doch einfach dem Tim. Der kann es brauchen. Warum macht ihr das nicht? Wir wollen kein Geld. Ja, ihr könntet es ja weiter flattern. Das ist auch viel, viel direkter so, wenn ich sage, flatter doch gleich den Tim. Ja? Warum muss ich mich da dann irgendwie noch da reinknien und selbst irgendwie dann meine Flatters weiter verflattern? Ja, das ist doch, das nervt mich. Ja? Wenn ich doch gleich flatter den Tim, ja, dann passt das. Außerdem der Reibungsverlust, da wenn man flattern, verflattert, wieder verflattert. Das ist ja dann so jedes Mal der Transaktionsabnibbler. Ja, das ist dann gut so. Für Flatter, ja. Ja. Hatten die nicht irgendein neues Feature gerade? Ah ja, die haben jetzt auch Charity-Accounts. Charity-Accounts. Genau. Und heißt da gibt es dann auch keinen Reibungsverlust. Ah, okay. Ah, das heißt, wenn man da als Charity ist, also noch nicht so ganz verstanden, wie es läuft, es gibt da so einen User-Account, das ist dieses giv.org, G-I-V-V.org und die machen das dann für Amnesty International und so weiter. Also sie sind da sozusagen der Proxy innerhalb von Flatter. Okay. Also sie machen das auch außerhalb von Flatter. Habe ich mir nicht näher angeschaut. Und bei Charity-Accounts entfällt diese 10%. Ja, das ist doch amtlich. Prämie. Ja. Ja. Schön. Awesome Berlin Meetup, warst du da auch? Was? Im 10. Februar war. Ja, ich war bei dem Awesome Berlin Meetup. Das war ausreichend awesome. Also ich mag die Truppe wirklich sehr gerne. Also das ist auch eine sehr nette Bande von Nerds, die einfach auch das Herz am rechten Fleck haben. Und die da auch nicht nur Business machen, sondern da auch wirklich mit einer Mission unterwegs sind, das merkt man. Ja. Und ich habe sehr viel mit ihnen gesprochen über, wohin die Reise so hingeht und was sie so für Ideen haben. Die kann ich jetzt nicht so alle sagen, weil mir das ein oder andere auch so unter dem Siegel der zumindest vorläufigen Verschwiegenheit gesagt wurde. Aber grundsätzlich, ich bin da sehr angetan davon, wie sie das alles so selbst bewerten und interpretieren und was sie da so für Features planen. Und ich habe auch so den Eindruck, dass so die gängigen Kritikpunkte, die alle kennen, da wohl verstanden sind. Okay. Ja. Flitter ist auch super. Ne? So zum Geld weggeben ist das echt toll. Ja. Ich will nur kein Geld bekommen. Ne? Ja, okay, das steht dir ja zu, weil, gut, ich meine, wenn man sich's leisten kann, ist es ja super, ja. Meine Hoffnung ist aber, dass möglichst viele Leute in der Lage sind, da aus Flatter zumindest so eine Basis zu haben. Es muss ja jetzt nicht unbedingt gleich so das Grundeinkommen sein, aber wenn es zumindest alle notwendigen Investitionen finanziert, bei Podcasts funktioniert das ja sehr gut. Ich kenne viele, die, sagen wir mal, aus Flatter jetzt zumindest schon mal so weit raus, so viel rausziehen können, dass sie sagen können, es lohnt sich in Equipment zu investieren und so weiter. Das wird dann wiederum dazu führen, dass Podcasts besser werden und das wird dann sicherlich dann auch wiederum die Akzeptanz der Podcasts fördern. Ja. Die Zeiten, wo man so in seinen Festplatten umschnurrtes Laptop-Mikrofon reingesprochen hat, die sollten doch jetzt echt vorbei sein. Würde man hoffen. Genau. Wir sollten dann auch mal hier, vielleicht kann ich ja noch meinen Plug irgendwie einwerfen. Ich habe ja angekündigt, dass ich einen neuen Podcast mache und sehr sträflich die erste Episode vermissen lassen. Das hat viele Gründe, die ich jetzt gerade gar nicht alle aufzählen möchte. Aber das wird auf jeden Fall stattfinden und ich werde auch wahrscheinlich mit diesen ganzen Fragestellungen starten. Der Lautsprecher. Wie fängt man denn an? Genau, der Lautsprecher. Abonnieren Podcast, kann man ja schon. Ein Podcast über Podcasts. Ein Podcast übers Senden. Ich will es gar nicht so auf Podcasts festnageln, aber das wird da schon einen gewissen Raum. Das waren dann so die ersten Podcasts, immer die Podcasts über andere Podcasts, um mehr Podcasts zu promoten. Also so bin ich da irgendwie reingekommen. Ja, ja. Irgendwie so Frau Rubens irgendwie gehört mal so die 5-Minuten-Nummer, weil irgendwie absurdes... Hör dir das dann mal an. Und dann, glaube ich, noch den Wunschel, der dann irgendwie über andere Podcasts oder so gemacht hat. Genau, am Anfang auch noch viel so mit Vorstellen. Curry hat einiges gemacht. Es gibt auch noch so zwei andere Leute da in den USA, die Sachen gemacht haben, die leider nicht fortgeführt wurden. Ja, sowas ähnliches stelle ich mir vor. Ich bin mir bloß noch nicht ganz so einig, wie ich jetzt richtig loslege, aber ich habe mich jetzt mit der Nullnummer mal so ein bisschen selbst unter Druck setzen wollen. Und das wird auch nicht schlecht. Ja. Genau. Wo bleibt? Wir sind gespannt, wir müssen ja noch viel lernen. Ja, genau. Vielleicht, wenn nicht mehr Leute flattern, dann kommst du eher dazu. Genau. Flattert doch schon, das ist aber gut. Flattert doch schon mal den Lautsprecher. Genau. Genau, den Lautsprecher. Kann man den Lautsprecher? Kann man nicht. Ja, setz mich nur unter Druck. Ja. Kann man den Lautsprecher denn flattern? Ich hoffe schon, oder? Den Blog, ja. Den bei Blog dir kann man doch alles flattern, das ist doch bestimmt ein Skript. Ja. Ja. Oh, gut. Aber ich, damit auch genug Unsinn für heute. Es hat mich sehr gefreut, mal zu dritt gewesen zu sein heute. Ja, mich auch. Ja. Bin immer gerne eben so. Und ich denke, so rein Fanboy-technisch passt mir auch gut rein. Ja. Ja. I've been called worst things. In der Tat, ja, in der Tat. Jede Woche. Eigentlich solltet ihr das Lied als Jingle oder als Ausklang haben. Zumindest welches Lied? Na, dieser iPhone-Song. Dieser iPhone-Song. Ach ja, ach so, jetzt. Ach so, ja, ja, natürlich, ja. Ja. Ach, sogar der Fanboy. Ja, könnte ich jetzt raussuchen, aber ich habe ja schon was rausgesucht. Für Nein, wir sind ja ab und zu vorbereitet, deshalb nicht so spontan. Nächstes Mal kannst du es. Nächstes Mal dann dir zu Ehren, wenn du dann den Lautsprecher schon rausgebracht hast. Ihr seid die einzig wahren Fanboys. Wir sind die einzig wahren Fanboys und deswegen spielen wir jetzt auch Anti-Microsoft-Propaganda, natürlich. Sich das zum Rausschmeißen. Und ich wünsche mal eine schöne Woche und man hört sich wieder. Okay, tschüss. Servus. Dear Microsoft. Hi, I'm Dan Ball. I write rap verses. And this track's about your quite crap service. You supposedly done countless improvements. So tell me how come that now it is useless? What's the ground for bringing out all this new stuff if it's not as good as 2002 was? Your latest upgrade won't allow me to do what I used to be able to do without an issue whatsoever. You're obviously not so clever if you reckon this development makes software better. An elementary mailbox is all it's meant to be, but there isn't a single thing to more effectively enkindle the raw intensity of Dan's rage than accessing my messages to get given a blank page. No matter how much I refresh it, it's a damn same. It's like I'm the victim of a whiteout campaign. I down the champagne when it finally opens, only to find it's too late. And my ties are broke, it's urgent, but trying to reply is just hopeless. It would have been quicker just to write and post it. A service so unreliable is unviable, it's undeniable. So trying to have me done for libel is undesirable. I'd provide you with the details in an email, but you wouldn't find it because A, it wouldn't arrive at all. And B, I couldn't write it anyway because there's so much of it, it's undescribable. I would like a refund for all the wasted time that you give me. Is this what you mean by the new busy? I'm too busy now, my day's too stressful. Not because I'm successful, but because Hotmail's dreadful. It's leaving me feeling off kilter. Immune system weaker than your spam filter. What's with the file transfers on MSN? I tried to send a picture to my best friend. Dragged the link into the window, but it got all compressed then. I'm not impressed. 640 by 480? I thought these days shit was all HD. I don't need to paste this to Facebook facility, just a faithful communication utility. Silly me for thinking the ability to link is pretty obligatory in this day and age, but that's yet another thing you dicks have disabled. Now I have to click away to bring a separate page up, select the link, copy the text and then paste. What the FMSN are gonna do next, I'll never guess, except the bet it's a mess. Cause every change that's made by the boffins is another fail nail in the coffin. I've been trying to stay away from the Gmail doctrine, but unless it gets better, then I'm left with no option. Left with no option. I would like to remain a faithful and loyal Hotmail customer, but you guys are making it so difficult for me.